Unterschrift des Großmeisters Jean Cocteau. Diese Statuten weichen sowohl von jenen ab, die wir von der Polizei in Saint-Julien erhalten hatten, als auch von den Informationen in den Prioré-Dokumenten. Während letztere von 1093 Mitgliedern sprechen, geben erstere 9841 an. Nach dem oben zitierten Text beträgt sie einschließlich der 243 Kinder des heiligen Vinzenz bloß 364. Auch kennen die von Jean Cocteau unterzeichneten Artikel nur 5 Grade. Diese Widersprüche könnten auf eine Art Schisma innerhalb der Priorie um das Jahr 1956 hindeuten. Falls Ducos Bourget je Großmeister der Priorie gewesen sein sollte, so war er es 1980 bestimmt nicht mehr. Wir glauben, dass zwischen ihm und der Priorie de Sion zu dem Zeitpunkt keine Verbindungen mehr bestanden. Auf jeden Fall geht aus den Statuten das Prinzip hervor, nach dem die Großmeister gewählt wurden und werden. Verständlicher wird jetzt auch, wie es dazu kommen konnte, dass 5- oder 8-Jährige dieses Amt versahen und warum es nicht ausnahmslos den Nachkommen eines bestimmten Geschlechts zufiel. Grundsätzlich ist das Amt wohl erblich und wurde auch über lange Zeiträume hinweg an untereinander versippte Familien mit merowingischer Herkunft weitergegeben. War jedoch kein Anwärter zur Hand oder schlug der Kandidat das Angebot aus, wurde ein auserwählter Außenseiter Großmeister. Auf diese Weise dürften Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Newton und Cocteau auf die Liste der Großmeister der Prioré de Sion geraten sein. Unter den Namen, die in den Prioré-Dokumenten immer wieder auftauchten, war der der Familie Plantard. Schenkt man den Angaben in den Genealogien Glauben, dann ist Pierre Plantard de Saint-Clair nicht nur ein Nachkomme der Merowinger-Dynastie, sondern auch der Besitzer von Schloss Barbary. Sein Wissen um das Geheimnis von Rennes-le-Château und Saunière muss bedeutend sein. Fast alle Informationen, die in der jüngsten Vergangenheit zu diesem Thema an die Öffentlichkeit drangen, stammten in irgendeiner Weise von ihm. Wie sich mittlerweile herausstellte, war Plantards Großvater mit Béranger Saunière bekannt und er selbst besaß Ländereien bei Rennes-le-Château. Bekanntlich war Pierre Plantard Generalsekretär der Prioré de Sion. In einem Interview von 1973 mit einer französischen Zeitschrift gab er sich vage. So erklärte er nach den Zielen der Prioré de Sion befragt: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Gesellschaft, der ich angehöre, ist sehr alt. Ich folge anderen nach, bin nur ein Glied in einer langen Kette. Wir sind Bewahrer gewisser Dinge, ohne große Publizität zu entfachen. Wir fanden heraus, dass Pierre Plantard zwischen Oktober 1943 und Februar 1944 von der Gestapo inhaftiert worden war, weil er seit 1941 in Paris die Widerstandszeitschrift Vaincre herausgegeben hatte. Bekannte Persönlichkeiten zählten zu seinen Freunden. André Malraux etwa und Charles de Gaulle. Seine Verbindungen reichten also bis in die höchsten Etagen der Macht. Unser Vorhaben, Plantard selbst kennenzulernen, war mehr als schwierig. Doch 1979, als wir unseren zweiten Film über Rennes-le-Château begannen, gelang es uns mit Hilfe der BBC, einen Gesprächstermin mit Pierre Plantard zu vereinbaren. Plantard erwies sich als würdevoller Mann von dezent aristokratischer Haltung, eine charmante, lebhafte Persönlichkeit mit umfassender Bildung. Seine Kleidung war konservativ und geschmackvoll. Häufig lag ein nachsichtiges Lächeln in seinen Augen. Ihn umgab eine Aura von Askese und Nüchternheit, da er keinerlei Reichtum zur Schau trug. Schon bei diesem Treffen, dem noch 2 weitere folgen sollten, machte Plantard klar, dass er sich zu den aktuellen Unternehmungen und Zielen der Prioré nicht äußern werde. Stattdessen erbot er sich, alle Fragen zur Ordensgeschichte zu beantworten. Gleichwohl ließ er hier und da einige Andeutungen über zukünftige Ereignisse einfließen. So gab er uns zu verstehen, dass die Prioré im Besitz des verloren geglaubten Schatzes aus dem Jerusalemer Tempel sei. Diese Gegenstände würden zur gegebenen Zeit an Israel zurückgegeben. Der wahre Schatz, so erklärte Plantard mit Nachdruck, sei aber spirituell und berge ein Geheimnis in sich, das weitreichende gesellschaftliche Veränderungen in die Wege leiten werde. Schon bald werde eine dramatische soziale Umwälzung in Frankreich stattfinden. Keine Revolution, sondern eine radikale Umwandlung aller öffentlichen Einrichtungen, die der Wiedererrichtung einer Monarchie vorausgehe. Eine ungeheuerliche Behauptung, die Plantard ganz ruhig, ja nüchtern, aber mit großer Bestimmtheit vortrug. Eine gewisse Inkonsequenz kennzeichnete Plantards Ausführungen. Bisweilen benutzte er das Pronomen wir, dann schien er im Namen der Priorie zu sprechen. Mitunter rückte er jedoch vom Orden ab. In diesen Fällen sprach er von sich als merowingischem Prätendenten, als potenziellem König, von der Priorie aber als seiner Verbündeten. Wir glaubten, zwei verschiedene Stimmen zu hören, die des Generalsekretärs der Priorie und die eines inkognito auftretenden Königs, der Sion als eine Art Staatsrat betrachtete. Nach drei Gesprächen mit Pierre Plantat waren wir nicht viel klüger als zuvor. Wir wussten nichts vom gegenwärtigen politischen Einfluss der Priorie de Sion oder davon, wie ihre Mitglieder eine Umwandlung der französischen Regierung bewerkstelligen wollten. Uns war vor allem unerklärlich, warum die Wiederherstellung einer Dynastie nach 1300 Jahren von so grundlegender Bedeutung sein sollte. Es sei denn, die Merowinger erhoben noch andere Ansprüche als nur den auf den französischen Thron. Oder waren von ganz besonderem Geblüt. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 3. Das Rätsel um die Merowinger ist noch undurchdringlicher als das um die Katharer oder die Tempelritter. Die merowingische Dynastie leitet sich von den Sugambrern her, einem germanischen Stamm. Zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert herrschten die Merowinger über weite Teile des heutigen Frankreich und Deutschland. Es ist eine Zeit, über die nur wenig bekannt ist und die daher gerne als finster bezeichnet wird. Dass sie nicht wirklich so finster gewesen war, sondern absichtlich verfinstert wurde, fanden wir sehr bald heraus. Da die katholische Kirche das uneingeschränkte Monopol auf Wissen und Überlieferung besaß, spiegeln die wenigen Aufzeichnungen, die erhalten geblieben sind, nur bestimmte Interessen wider. Vieles fiel der Zensur zum Opfer. Doch es lässt sich eine höchst interessante Wirklichkeit rekonstruieren, die in vielem der allgemeinen Auffassung zuwiderläuft. Es hat den Anschein, dass die Merowinger schon seit ihren Anfängen rechtmäßige Könige waren. Einer von ihnen, dessen Name auf das gesamte Geschlecht übertragen wurde, scheint vor allen anderen ausgezeichnet gewesen zu sein. Die historische Wirklichkeit dieses Merowech ist völlig von der Legende überlagert. Angeblich war er halb übernatürlicher Herkunft. Schon sein Name deutet dies an. Erinnert er doch an die französischen Worte für Mutter, Mère und Meer, Mère. Der Überlieferung zufolge wurde Merowech von zwei Vätern gezeugt. Danach ging Merowechs Mutter, bereits von ihrem Gatten, König Clodio, schwanger, im Meer baden, wo sie von einem Seeungeheuer überwältigt wurde. So empfing sie ein zweites Mal. Demnach floss in Merowechs Adern eine Mischung aus dem Blut eines fränkischen Herrschers und dem eines geheimnisvollen Geschöpfes aus dem Ozean. Zumeist sind solche Legenden keine bloßen Fantasiegebilde, sondern allegorisch gemeint. Die Erzählung von Merowechs Ursprung könnte darauf hindeuten, dass durch seine Mutter eine fremde Ahnenreihe in die Ehe eingebracht bzw. dass zwei dynastische Linien miteinander verschmolzen wurden, wobei sich die Franken mit einem anderen Volksstamm verbanden. Woher kam dieses Volk? Von jenseits des Meeres vielleicht? Wenn ja, dann nahm es in der mündlichen Überlieferung allmählich die Gestalt eines Meerungeheuers an. Dank seiner Herkunft verfügte Merowech über übermenschliche Kräfte. Schenkt man der Überlieferung Glauben, waren die Merowinger-Könige Schüler des Okkultismus und mit esoterischen Lehren vertraut. Man nannte sie oft Zauberer oder wundertätige Könige, da sie imstande gewesen sein sollen, durch Handauflegen zu heilen. Den Troddeln an den Säumen ihrer Gewänder schrieb man schmerzlindernde Kräfte zu. Auch seien sie in der Lage gewesen, sich mit den Tieren und der ganzen übrigen Natur zu verständigen. Angeblich besaßen alle Merowinger ein Muttermal, das ihre halbgöttliche Abstammung bezeugte. Es hatte die Form eines roten Kreuzes und befand sich über dem Herzen, eine Vorwegnahme des Templerwappens, oder zwischen den Schulterblättern. Die Merowinger wurden auch die Könige mit den langen Haaren genannt. Gleich Samson weigerten sie sich, ihre Haare schneiden zu lassen, da in ihnen das Geheimnis ihrer übernatürlichen Kräfte begründet lag. Der Glaube an diese Legende scheint noch im Jahre 751 lebendig gewesen zu sein, als Childerich III. Von Pippin III., dem Jüngeren, abgesetzt und eingekerkert wurde. Auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes beraubte man ihn seiner Haartracht. Tatsache ist, dass die Merowinger nicht als Könige im heutigen Sinne des Wortes betrachtet wurden, sondern als Priesterkönige, als Inkarnation des Göttlichen. 1653 wurde das Grab von Childerich I. entdeckt, dem Sohn Merowechs und Vater Chlodwigs I., des berühmtesten aller Merowinger. Es enthielt Schätze und Insignien, wie man sie in einer königlichen Grabstätte zu finden erwartet. Andere Grabbeigaben, wie der Kopf eines Stieres aus Gold oder eine Kristallkugel, sind eher dem Bereich der Magie und Zauberei zuzurechnen. Die Merowinger behaupteten auch, aus Troja abzustammen. Moderne Historiker und die Autoren der Priorédokumente haben sich bemüht, ihre Spuren bis ins antike Griechenland zurückzuverfolgen, insbesondere in die Gegend von Arkadien. Diesen Forschungen zufolge sollen Verbindungen zwischen den Vorfahren der Merowinger und dem arkadischen Königshaus bestanden haben. Etwa zu Beginn der christlichen Zeitrechnung seien sie in das Gebiet zwischen Mosel, Rhein und Maas gewandert und hätten sich dort niedergelassen. Ob ihr Ursprung nun in Troja oder in Arkadien lag, ist letztlich unerheblich. Und beide Theorien schließen einander auch nicht aus. Griechischen Sagen zufolge wurde Troja von arkadischen Siedlern gegründet. Erinnert sei daran, dass der Bär im alten Arkadien als heiliges Tier verehrt wurde. Schon der Name Arkadien leitet sich von Arkad ab, was so viel bedeutet wie Volk des Bären. Bei den fränkischen Sugambran stand der Bär in ähnlich hohem Ansehen. Sie verehrten ihn als Symbol der Diana Arduina, Göttin der Ardennen. Ihr Kult hielt sich sehr lange. Noch bis ins Jahr 1304 erließ die Kirche Anordnungen, in denen die Verehrung der heidnischen Göttin untersagt wurde. Aufgrund der magischen und totemistischen Bedeutung des Bären im Gebiet der Ardennen, dem Kernland der Merowinger, kann es nicht verwundern, dass der Begriff Ursus, lateinisch Bär, in den Priorédokumenten mit der Merowinger-Dynastie in Verbindung gebracht wird. Erstaunlicher ist da schon die Tatsache, dass das walisische Wort für Bär Art lautet, von dem sich die Namen Arthur und Artus ableiten. Im Verlauf der Völkerwanderung zogen die Sugambra im 5. Jahrhundert nach Gallien, wo sie sich im Gebiet des heutigen Belgien und Nordfrankreich niederließen. Das von ihnen besiedelte Territorium nannten sie rund 100 Jahre später Königreich Austrien. Die sugambrischen Einwanderer dürfen wir uns nicht als eine wilde Barbarenhorde vorstellen, die das Land sengend und brennend überrannten. Vielmehr ging alles recht friedlich zu, ebenso wie die Integration in die ortsansässige Bevölkerung. Jahrhundertelang hatten die Sugambra enge Verbindungen zu den Römern unterhalten, und als das Weströmische Reich gegen Ende des 5. Jahrhunderts zusammenbrach, füllten die Sugambra das Machtvakuum auf. Es gab zwei historische Gestalten mit Namen Merowech. Der ältere war ein fränkischer Stammesführer, kämpfte unter den Römern und starb um 438. Sein gleichnamiger Sohn wurde 448 in Tournai zum König der Franken ausgerufen und regierte 9 Jahre lang bis zu seinem Tod. Er war der erste, der über ein geeintes Reich der Franken herrschte. Unter Merowechs Nachkommen erlebte das Königreich der Franken eine Blütezeit. Seine kulturellen Leistungen sind in mancherlei Hinsicht mit der byzantinischen Hochkultur zu vergleichen. Unter den Merowingern wurde geistige Bildung weitaus stärker gefördert als zum Beispiel am Ausgang des Mittelalters. Der Reichtum der Merowinger-Könige war unvorstellbar groß. Ein Großteil davon bestand aus Goldmünzen bester Qualität, die in königlichen Münzstätten geschlagen wurden. Auf den meisten Münzen, die man gefunden hat, ist übrigens ein Kreuz mit 4 gleich langen Balken zu erkennen, das mit dem Wappenkreuz des fränkischen Königreichs Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge identisch ist. Schon zu ihren Lebzeiten umgab die Merowinger-Könige einen Nimbus aus Legende, Magie und Überirdischem. Und in einem wesentlichen Punkt zeichnete sich dieses Königshaus gegenüber allen anderen Dynastien aus. Die Söhne wurden nicht zu Königen erhoben, sondern galten spätestens mit Erreichen des 13. Lebensjahres automatisch als solche. Öffentliche Krönungszeremonien waren unbekannt, denn die Königswürde wurde durch heiliges Recht zuteil. Der König bildete zwar die höchste Autorität in seinem Reich, doch war er nicht verpflichtet, sich in die praktischen Niederungen des Regierens hinabzubegeben. Er war ein Priesterkönig, dessen Aufgabe nicht darin bestand, etwas zu tun, sondern vielmehr etwas zu sein. Alle Regierungsgeschäfte wurden dem Vorstand der königlichen Hofhaltung, dem Hausmeier, übertragen, der nicht der Königsfamilie entstammen durfte. Gleich den Patriarchen der Bibel lebten die Merowinger-Könige auch nach ihrem Übertritt zum Christentum polygam und unterhielten häufig genug prunkvolle Harems. Selbst als der Adel sich unter dem Druck der Kirche der Monogamie zuwandte, blieb das Königshaus davon ausgenommen, trotz der zum Teil heftigen Proteste der Kirche. Der berühmteste aller Merowinger-Könige ist Chlodwig I., der von 481 bis 511 regierte. Unter seiner Herrschaft wurden die Franken Christen, und ihm hatte es Rom zu verdanken, dass es die ersten Schritte tun konnte, die unbestrittene Vorherrschaft in Westeuropa zu erlangen. Im Laufe des 5. Jahrhunderts geriet die Kirche in eine immer prekärere Lage, die ihre Existenz bedrohte. Auseinandersetzungen um den Primatanspruch des Bischofs von Rom stellten sie ebenso vor immer neue Zerreißproben wie zahlreiche Streitigkeiten um die wahre Lehre. Wollte die römische Kirche überleben und ihre Autorität stabilisieren, musste sie sich der Unterstützung einer mächtigen weltlichen Persönlichkeit versichern. Sollte sich das Christentum im Sinne der römischen Lehre weiterentwickeln, musste diese durch eine starke Macht verbreitet und nötigenfalls auch aufgezwungen werden, um allen rivalisierenden christlichen Glaubensrichtungen ein Ende zu bereiten. In dieser Situation wandte sich die römische Kirche an Chlodwig. Kontinuierlich vergrößerte Chlodwig sein Reich und befand sich bald auf dem besten Weg, Westeuropas mächtigster Herrscher zu werden. Dass er zum römisch-katholischen Glauben konvertierte und sich taufen ließ, war der Überlieferung zufolge das Verdienst seiner Gemahlin Clotilde. Doch heute weiß man, dass er dabei mehr zu gewinnen hatte als die Zuneigung seiner Frau und das ferne Himmelreich. Im Jahre 496 fanden mehrere geheime Zusammenkünfte zwischen Chlodwig und dem später heilig gesprochenen Bischof Remigius statt. Kurz darauf wurde ein Abkommen zwischen dem König und der Kirche unterzeichnet. Für Rom stellte dieser Geheimpakt einen großen politischen Sieg dar, sicherte er doch den Fortbestand der Kirche und machte sie zur höchsten geistlichen Autorität im Westen. Er sollte Roms Hegemonie begründen und sich als wirksame Waffe im Kampf gegen die Ketzerei erweisen. Bei all diesen Vorhaben bildete Chlodwig den weltlichen Arm der römischen Kirche, die unmissverständliche Manifestation ihrer Macht. Als Gegenleistung wurde Chlodwig der Titel eines neuen Konstantins, Novus Constantinus, verliehen. Das hieß, dass er über ein geeintes Reich herrschen sollte, ein heiliges römisches Reich, das an die Stelle des von Konstantin Geschaffenen treten sollte. Einem Historiker zufolge erhob dieser Titel Chlodwig zu einer Art Kaiser über den Westen, sozusagen zu einem Patriarchen aller westgermanischen Stämme, der über alle Völker und Könige herrschte, ohne jedoch zu regieren. Chlodwigs Taufe in Reims war also dazu bestimmt, die Geburt eines neuen römischen Reiches zu markieren. Eines christlichen Reiches auf der Grundlage der Kirche. Bis zu seinem Lebensende war er sich der hochgespannten Erwartungen voll bewusst, die Rom in ihn setzte. Mit bewundernswerter Gründlichkeit wurde der Glaube durch das Schwert verbreitet. Chlodwig dehnte sein Königreich nach Osten und Süden hin aus, bis es den größten Teil des heutigen Frankreich und weite Gebiete Deutschlands umfasste. Unter den vielen Gegnern Chlodwigs waren die Westgoten die hartnäckigsten. Ihr Reich erstreckte sich nördlich der Pyrenäen bis in die Gegend von Toulouse und sie bekannten sich zum Arianismus. Wiederholt zog der Merowingerkönig gegen sie zu Felde, bis er sie 507 in der Schlacht von Vouillet entscheidend schlagen konnte. Die Westgoten zogen sich nach Süden. Zu ihrer Hauptstadt und letzten Bastion machten sie schließlich Rede, also Rennes-le-Château. Nach Chlodwigs Tod wurde das Reich der Franken unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Über 100 Jahre lang herrschten die Merowinger über mehrere, einander oft bekriegende Königreiche. Die allgemeine Ordnung geriet in Verfall. Kriege, Intrigen und politischer Mord waren an der Tagesordnung. Die Hausmeier konzentrierten immer mehr Macht auf sich, was zum Sturz der Merowinger führen sollte. Dagobert II., auf den wir bei unseren Recherchen so oft gestoßen waren, wurde 651 als austrischer Kronprinz geboren. Nach dem Tod seines Vaters um 656 entführte ihn der Hausmeier Grimoald und überzeugte den Hof davon, dass auch der Knabe tot sei. Unter dem Vorwand, dem Wunsch des verstorbenen Königs Folge zu leisten, setzte der Hausmeier die Thronbesteigung seines eigenen Sohnes durch. Dagobert war derweil heimlich der Obhut des Bischofs von Poitiers überantwortet worden. Der Geistliche brachte es aber nicht über sich, das Kind töten zu lassen, und schickte es nach Irland. Dort wuchs Dagobert im Kloster Slane heran und erhielt eine Erziehung, wie er sie zu Hause nie hätte genießen können. 666 heiratete er die keltische Prinzessin Mechtilde, Mathilde. Bald darauf ließ er sich mit ihr im englischen York nieder, das damals zum Königreich Northumbrien gehörte. Er schloss Freundschaft mit Wilfried, dem später heilig gesprochenen Bischof von York, der auch sein Mentor wurde. 670 starb Mechtilde bei der Geburt ihrer dritten Tochter. Wilfried vermittelte eine zweite Heirat, wobei dynastische Überlegungen eine wichtige Rolle spielten. Ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau vermählte sich Dagobert mit Gisela von Rasès, Tochter Beras II., Graf von Rasès, und Enkelin Tulkas, König der Westgoten. Durch diese Ehe wurde die Dynastie der Merowinger mit dem Geschlecht der Westgoten verbunden. Sie barg die Möglichkeit in sich, ein Reich zu schaffen, das die Gestalt des heutigen Frankreich vorweggenommen hätte. Ein solches Reich hätte überdies die Westgoten, die noch dem Arianismus anhingen, fest an Rom gebunden. Die Hochzeit zwischen Dagobert und Gisela fand 671 in Redae statt, der Residenz der jungen Gräfin von Razès. Sie gebar ihm 676 einen Thronerben, Siegbert IV. Zu dem Zeitpunkt war Dagobert auch wieder König. 674 war er gen Norden gezogen und offiziell zum König von Austrien ausgerufen worden. Dagobert II. Erwies sich als würdiger Nachfolger Chlodwigs. Sogleich ging er daran, die allgemeine Ordnung wiederherzustellen und bezwang verschiedene aufständische Adlige. Redae diente Dagobert, wie es heißt, als eine Art Schatzkammer. Mit den dort gehorteten Reichtümern sollte die Rückeroberung von Aquitanien finanziert werden, das sich von den Merowingern losgesagt hatte. Wenn Wilfried von York darauf gebaut hatte, der neue König von Austrien werde die Rolle des Schwertarms der Kirche übernehmen, sah er sich getäuscht. Statt sich für die Interessen der Kirche einspannen zu lassen, machte Dagobert Anstalten, ihren Expansionsgelüsten in seinem Reich Grenzen zu setzen, womit er sich den Zorn Roms zuzog. Auch scheint er über seine westgotische Frau mit den Lehren des Arianismus näher in Berührung gekommen zu sein. Die Westgoten verhielten sich nur nach außen hin loyal gegenüber der Kirche. Und innerhalb der Königsfamilie war arianisches Gedankengut noch sehr stark verbreitet. In den wenigen Jahren nach seiner Thronbesteigung hatte sich Dagobert eine Menge weltlicher und geistlicher Feinde zugezogen. Zu ihnen zählte auch sein Hausmeier, Pipin II., der sich heimlich mit anderen Gegnern Dagoberts verbündete. Am 23. Dezember 679 soll der König in einem Wald in den Ardennen gejagt haben und während einer Rast von einem von Pipin gedungenen Mörder heimtückisch mit einer Lanze erstochen worden sein. Wahrscheinlich wurden anschließend auch die übrigen Mitglieder der Königsfamilie ermordet. Auch wenn uns der Ablauf nicht im Einzelnen bekannt ist, so besteht kein Zweifel, dass die Herrschaft Dagoberts II. Und seiner Familie ein abruptes, blutiges Ende fand. Der Leichnam Dagoberts wurde in der Kapelle des heiligen Remigius in Stenay beigesetzt. 872 ließ ihn Karl II. Exhumieren und in die Kirche des heiligen Dagobert überführen. Im selben Jahr war der Ermordete heilig gesprochen worden. Die Gründe für Dagoberts Heiligsprechung liegen im Dunkeln. Seitens der Kirche wird dazu immer noch Stillschweigen gewahrt. In der Französischen Revolution wurde die Kirche des heiligen Dagobert zerstört. Seine Reliquien wurden in alle Winde zerstreut. Ein Schädel mit einem rituellen Schnitt, von dem man annimmt, er sei der des Merowingerkönigs, wird heute in einem Kloster in Mans aufbewahrt. Dagobert II. War nicht der letzte Merowinger auf dem Thron. Weitere 75 Jahre behielten sie nominell den Status als Monarchen. Doch trifft die Bezeichnung Schattenkönige auf diese Herrscher voll zu. Sie waren hilflose Marionetten in den Händen der Hausmeier. Auch entstammten sie nicht der merowingischen Hauptlinie. 751 schickte der Hausmeier Pipin III. Abgesandte zum Papst, die ihn fragten, wer soll König sein? Derjenige, der tatsächlich die Macht ausübt, oder der, der sich zwar König nennt, aber überhaupt keine Macht besitzt? Papst Zacharias verfügte daraufhin, dass Pipin zum König der Franken gekrönt wurde, was einen Bruch des Vertrages bedeutete, den die Kirche einst mit Chlodwig geschlossen hatte. Mit dem römischen Plazet konnte Pipin es wagen, Childerich III. Abzusetzen und ihn in ein Kloster zu verbannen. Kurze Zeit später starb Childerich. Ein Jahr zuvor war ein Dokument aufgetaucht, das den Lauf der abendländischen Geschichte in ganz entscheidendem Maße beeinflussen sollte. Die sogenannte Konstantinische Schenkung. Inzwischen steht fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Damals aber hielt man das Schriftstück für echt. Und die Auswirkungen waren enorm. 312 habe Kaiser Konstantin, so wurde behauptet, mit dieser Schenkung dem Bischof von Rom alle seine Herrschaftszeichen übertragen, die so in den Besitz der Kirche übergegangen seien. Ferner habe Konstantin den Bischof von Rom zum ersten Mal als Statthalter Christi auf Erden angesprochen und in den Rang eines Imperators erhoben. Der Bischof habe angeblich die kaiserlichen Insignien an Konstantin zurückgegeben, der sie fortan sozusagen mit kirchlicher Erlaubnis weiter trug. Der Urkundentext sanktionierte aber nicht nur den Primat des römischen Stuhles, sondern übertrug ihm auch die Herrschaft über Rom, Italien und die Provinzen des westlichen Reiches. Damit erhielt der Bischof von Rom praktisch den Rang eines päpstlichen Kaisers, der seine Macht nach Belieben delegieren konnte und das Recht besaß, Könige zu erheben oder abzusetzen. Von dieser Schenkungsurkunde leitete die Kirche in der Folge ihre Machtbefugnisse in weltlichen Angelegenheiten ab. Nicht zuletzt unter Berufung auf die konstantinische Schenkung machte die Kirche ihren Einfluss zugunsten Pippins III. Geltend. Mittels einer eigenen Zeremonie, Salbung und Krönung, konnte die Kirche auch nach außen hin zeigen, dass sie es war, die Königin ihre Würde verlieh. 751-52 wurde Pippin III. In Soissons von dem Legaten Bonifatius zum König gesalbt. Als König Pippin I. begründete er die Dynastie der Karolinger. Dieser Name leitet sich von seinem Vater Karl Martell ab. Sein Sohn, Karl der Große, wurde im Jahre 800 zum römischen Kaiser gekrönt, ein Titel, der nach dem zwischen Chlodwig und der Kirche geschlossenen Vertrag nur den Merowingern zugestanden hätte. Im Jahre der Taufe Chlodwigs hatte sich die Kirche auf immer dem Geschlecht der Merowinger verpflichtet. Indem sie den Mord an König Dagobert II. Gutheiß, indem sie Pippins Anspruch auf den fränkischen Thron protegierte, hatte sie das Abkommen auf hinterhältige Weise gebrochen. Der von der Kirche begangene Verrat geriet bei der Prieure de Sion nicht in Vergessenheit. Alle unsere Nachforschungen deuteten darauf hin, dass diese Ereignisse die Priori auch heute noch lebhaft beschäftigen. Für sie ist, wie ein anderer Autor geschrieben hat, der Adel westgotisch-merowingischen Ursprungs der einzige authentische Adel. In ihren Augen sind die Karolinger und alle, die ihnen folgten, nichts als Usurpatoren. Die, die als Beamte des Königs mit der Verwaltung der Besitztümer betraut waren, rissen einfach die Macht an sich. Den Prioré-Dokumenten zufolge starb das Merowinger-Geschlecht jedoch keineswegs aus, sondern lebte weiter und besteht über Siegbert IV., den Sohn Dagoberts und Gisela von Rasez, bis zum heutigen Tage. Zwar existierte Siegbert tatsächlich, doch abgesehen von den Prioré-Dokumenten ging aus keiner der von uns zu Rate gezogenen Quellen hervor, was mit ihm geschah. Wurde er mit den anderen Mitgliedern der Königsfamilie ermordet? Dass nichts über Siegberts Schicksal bekannt geworden ist, nimmt nicht Wunder, gab es doch bis ins 17. Jahrhundert hinein nicht einmal über Dagobert allgemein zugängliche Quellen. Erst 1655 wurde er wieder in die offizielle Liste der fränkischen Könige aufgenommen. Irgendwann im Mittelalter wurde allem Anschein nach systematisch der Versuch unternommen, Dagobert aus der Geschichte zu eliminieren. War es da noch verwunderlich, dass auch über seinen Sohn Siegbert keine Informationen vorhanden sind? Offenbar waren hier Interessengruppen am Werk, denen an nichts mehr lag, als dem Glauben Vorschub zu leisten, auch Siegbert habe die Ermordung der Königsfamilie nicht überlebt. In jener Zeit kämen hierfür eigentlich nur die katholische Kirche und das französische Königshaus in Frage. Warum sollte diese Angelegenheit aber auch noch zur Zeit des Sonnenkönigs von Bedeutung gewesen sein, nachdem sich in der Zwischenzeit drei Dynastien auf dem Königsthron abgelöst hatten? Den Prioré-Dokumenten zufolge wurde Siegbert IV. Von seiner Schwester geborgen und im Languedoc in Sicherheit gebracht. Er soll den Titel seines Onkels, Herzog von Rasez und Graf von Rede, geerbt und sich den Beinamen Plant Art beigelegt haben. Seine Familie soll weitergelebt und im folgenden Jahrhundert mit einem gewissen Bernard Plantevelu, dessen Sohn der erste Herzog von Aquitanien wurde, ihren Höhepunkt erreicht haben. Wir fanden eine Urkunde aus dem Jahre 718, die sich auf die Stiftung eines Klosters durch Siegbert, Graf von Rede und seiner Gemahlin Magdala bezieht. Ansonsten werden die Namen derer von Rede und Rasez in keinem anderen Dokument jener Zeit genannt. Später tauchen sie jedoch in höchst bemerkenswerten Zusammenhängen wieder auf. Von der Mitte des 8. bis zum Ende des 9. Jahrhunderts gab es in Südfrankreich ein autonomes Staatsgebilde. Zwischen 759 und 768 wurde der Herrscher über diesen Staat, der Rasez und Rennes-le-Château einschloss, zum König ernannt und als solcher, gegen den Willen Roms, von den Karolingern anerkannt, denen er den Vasalleneid schwor. In den meisten Berichten findet er unter dem Namen Theoderich Erwähnung. Seine merowingische Abstammung könnte sich von Siegbert V. herleiten. Außer Frage steht, dass Theoderichs Sohn Wilhelm von Orange 790 den Titel eines Grafen von Rasez führte. Dieser war einer der berühmtesten Männer seiner Zeit. Dante verewigte ihn in seiner göttlichen Komödie. Wolfram von Eschenbach diente seine Person als literarischer Vorwurf zu dem Fragment gebliebenen Wilhelm. Wilhelm von Orange, einer der ruhmreichsten Heerführer Karls des Großen im Kampf gegen die Mauren, verbanden enge Beziehungen mit dem Kaiser. Seine Schwester war mit einem der Söhne Karls verheiratet. 803 nahm Wilhelm Barcelona ein und dehnte seinen Einfluss auf das Gebiet südlich der Pyrenäen aus. Zu seinen Nachfahren zählte Bernard Plantevelu, der das Herzogtum Aquitanien begründete. Das bedeutet, dass Wilhelms Nachkommen in ein und derselben Person kulminierte wie, den Prioré-Dokumenten zufolge, die Familie Siegberts des Vierten. Die auf Wilhelm von Orange aufbauenden Genealogien erwiesen sich als Bestätigungen der Ahnentafeln in den Prioré-Dokumenten. Auf dieser Basis gingen wir von der Hypothese aus, dass das Geschlecht der Merowinger in der Weise fortbestanden hat, wie es die Prioré-Dokumente behaupten. Ferner nahmen wir an, dass Siegbert IV. Den Mord an seinem Vater überlebt, den Familiennamen Plantard angenommen und als Graf von Razès sein Geschlecht fortgepflanzt hatte. Nach den Prioré-Dokumenten wurde einer der Nachfahren Siegberts IV., Siegbert VI., auch Prinz Ursus genannt, zwischen 877 und 879 zum König Ursus gekrönt. Um sein Erbe zurückzugewinnen, soll er gegen den fränkischen König Ludwig II. Einen Aufstand unternommen haben, der aber scheiterte. Ursus und seine Gefolgsleute wurden in einer Schlacht bei Poitiers 881 geschlagen. Danach sollen die Plantards ihre südfranzösischen Besitzungen verloren, doch an den jetzt nominellen Titeln eines Herzogs von Razès und Grafen von Redel festgehalten haben. Wie es heißt, starb Prinz Ursus in der Bretagne, während seine Linie sich durch Heirat mit dem bretonischen Herzogshaus verband. Somit floss gegen Ende des 9. Jahrhunderts merowingisches Blut in den Adern der Herzogsfamilien der Bretagne und Aquitaniens. Zu Anfang des 10. Jahrhunderts veranlassten die normannischen Einfälle in die Bretagne die Familie Plantard zur Flucht nach England. Dort begründete sie einen englischen Zweig mit dem Namen Planta. Den Prioré-Dokumenten zufolge hat ein Mitglied der englischen Linie, Berard VI., den Spitznamen Der Architekt erhalten. Er und seine Nachkommen, die unter dem besonderen Schutz König Athelstans lebten, sollen die Kunst des Bauens ausgeübt haben. Uns fiel ein, dass freimaurerische Quellen den Beginn ihrer Bewegung in England auf die Zeit König Athelstans zurückdatierten. Konnte es sein, dass die Merowinger nicht nur Anspruch auf den französischen Thron erhoben, sondern auch etwas mit dem Ursprung der Freimaurerei zu tun hatten? Das Mittelalter ist reich an Mythen. Zu den bekanntesten Gestalten der damaligen Sagenwelt gehört Lohengrin, der Schwanenritter. Er war ein Spross der sagenhaften Gralsfamilie, der Sohn des höchsten Gralsritters Parzival, dem Wolfram von Eschenbach sein berühmtestes Epos widmete. In der Gralsburg Munsalveske soll Lohengrin eines Tages die Glocke der Kapelle gehört haben, die ohne menschliches Zutun läutete. Ein Zeichen dafür, dass seine Hilfe irgendwo in der Welt gebraucht würde. Diejenige, die ihn rief, war nach manchen Quellen Herzogin Elsa von Brabant, nach anderen die Herzogin von Bouillon. Lohengrin besiegte ihre Peiniger und heiratete sie. Er bat sich jedoch aus, sie dürfe ihn nie nach seinem Woher und Wohin befragen. Doch seine Gemahlin konnte, den Einflüsterungen ihrer Umgebung erliegend, ihre Neugierde letztlich nicht bezwingen. Daraufhin musste Lohengrin sie verlassen. Zurück blieb ein Kind ungewisser Abkunft. Verschiedene Berichte sehen in diesem Kind entweder den Großvater oder den Vater Gottfrieds von Bouillon. In unseren Tagen ist es nur schwer nachvollziehbar, wie tief Gottfrieds Leben und Wirken im Bewusstsein des Volkes verankert war. Wie sehr der Mann bewundert wurde, der den Ungläubigen Jerusalem und das Grab Christi entriss. In der Vorstellung der Menschen verband gerade er die Ideale ritterlicher Tugenden mit tiefer christlicher Frömmigkeit und wurde so Mittelpunkt eines regelrechten Kultes. Es verwundert nicht, dass ihm nicht nur eine mythische Herkunft nachgesagt wurde, sondern dass auch Wolfram von Eschenbach und andere mittelalterliche Dichter in ihm einen Abkömmling der geheimnisvollen Gralsfamilie sahen. Dieser mythische Hintergrund rührt wohl nicht zuletzt daher, dass Gottfried von Bouillons wahre Abkunft weitgehend unbekannt ist. Den Prioré-Dokumenten entnahmen wir die plausibelste aller uns bekannten Genealogien Gottfrieds. Danach war Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, durch seine Urgroßmutter Agnes, die 1009 Hugo von Plantard geheiratet hatte, ein Nachkomme der Plantards und somit von merowingischem Blut, ein Abkömmling Dagoberts II. Und Siegberts IV. Und mit Gottfried und dem Hause Lothringen nahm ein neues Geschlecht seinen Anfang. Diese Entdeckung warf zugleich ein völlig neues Licht auf die Kreuzzüge. In den Augen von Gottfried und seinen Anhängern war er als Erbe der Merowinger ein rechtmäßiger König. Allerdings ein König ohne Königreich. Da ihm die Realisierung seiner dynastischen Vorstellungen in Europa nicht möglich war, orientierte sich Gottfried von Bouillon nach dem Heiligen Land. Konnte sich der Herrscher über ein solches Königreich nicht mit jedem anderen abendländischen Regenten messen? Würde er als Gebieter über diesen heiligen Boden Rache üben können an jener wortbrüchigen Kirche? Allmählich ergaben die Mosaiksteinchen ein Bild. Wenn in Gottfrieds Adern merowingisches Blut floss, dann fügten sich eine Reihe bislang unzusammenhängender Teile zu einem Ganzen. Jetzt verstanden wir, warum auf scheinbar auseinanderliegende Dinge wie die Merowinger und die Kreuzzüge, Dagobert II. Und Gottfried von Bouillon, Rennes-le-Château, die Tempelritter, das Haus Lothringen und die Prieuré de Sion immer so großer Nachdruck gelegt worden war. Wir konnten die merowingische Linie sogar bis in die Gegenwart verfolgen, bis zu Pierre Plantard de Saint-Clair und zu Otto von Habsburg. Doch noch immer fehlte uns die Antwort auf die Fragen, warum spielten die Merowinger auch in unserer Zeit noch eine wichtige Rolle? Wodurch war eine Monarchie mit einem Merowinger-König an der Spitze zu rechtfertigen? Offenbar fehlte uns in unserem Puzzle noch ein Baustein. Daraufhin gingen wir die Prioré-Dokumente, vor allem die Dossier Secret, noch einmal durch. Nach einigen dieser Texte ließ sich die merowingische Ahnenreihe bis ins Alte Testament zurückverfolgen. Die Stammtafeln in den Dossier Secret enthielten zahlreiche Fußnoten und Anmerkungen, von denen sich ein Großteil auf einen der 12 Stämme des alten Israel bezog, nämlich auf den Stamm Benjamin. Und einem Vermerk ist zu entnehmen, dass viele Benjaminiter im Zuge von kriegerischen Ereignissen ins Exil gingen. Zitat: Eines Tages verließen die Nachkommen Benjamins ihr Land. Eine begrenzte Anzahl blieb zurück. 2000 Jahre später wurde Gottfried VI. Von Bouillon König von Jerusalem und gründete den Ordre de Sion. Als wir die fragmentarischen Verweise in den Dossiers neu ordneten, kristallisierte sich eine gewisse Logik in der Abfolge der Ereignisse heraus. Demnach ließen sich die Benjaminiter in Arkadien, im Herzen der Peloponnes, nieder, wo sie sich vermutlich mit dem arkadischen Königsgeschlecht verbanden. Zu Beginn der christlichen Zeitrechnung sollen sie dann weitergewandert sein, in bestimmte germanische Stämme eingeheiratet und die sugambrischen Franken, die direkten Vorfahren der Merowinger, hervorgebracht haben. Das hieße, dass die Merowinger und ihre Nachkommen israelitischer Herkunft waren. Unter dieser Annahme gewinnt die Beteiligung Gottfrieds von Bouillon am ersten Kreuzzug eine neue Dimension. Da Jerusalem den Benjaminitern zugesprochen worden war, hätte er nur sein rechtmäßiges Erbe zurückgefordert. Die in den Prioré-Dokumenten enthaltenen Informationen über die Abstammung der Merowinger von den Benjaminitern konnten wir natürlich nicht weiter auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Doch diese Hypothese ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Vorausgesetzt, eine große Zahl von Benjaminitern hat Palästina tatsächlich verlassen, stand zu hoffen, dass sich irgendwo Spuren dieser Emigration finden ließen. Wir stießen in der griechischen Mythologie auf sie. Erinnert sei an die Sage von König Danaos, dem Sohn des Belos, der mit seinen 50 Töchtern auf einem Schiff nach Griechenland floh. Dort sollen diese Töchter den Kult der Muttergöttin eingeführt haben, der später zum offiziellen Kult Arkadiens wurde. Nach Ranke Graves, dem berühmten Mythenforscher, enthält der Danaos-Mythos einen Hinweis auf die Ankunft von Kolonisten aus Palästina auf der Peloponnes. Er ist ferner der Ansicht, König Belos sei in Wahrheit niemand anderes als Baal, Bel oder vielleicht sogar Belial aus dem Alten Testament. Und in den Prioré-Dokumenten heißt es, der Stamm Benjamin habe die Waffen im Namen Belials ergriffen. Jedenfalls hielt sich in Arkadien der Kult der Muttergöttin nicht nur länger als im übrigen Griechenland, er vermischte sich dort auch später mit dem Kult der Artemis, die unter dem Namen Diana Arduina die Schutzgöttin der Ardennen wurde. Ihre Gefährtin Callisto, von der Göttin in eine Bärin verwandelt und von Zeus an den Himmel verbannt, wurde zum Sternbild des großen Bären. Callisto war auch die Mutter des Bären Arkas, der zum Stammvater der Bewohner Arkadiens wurde. Es könnte also mehr als nur ein Zufall sein, dass der Begriff Ursus oft von Mitgliedern der Merowinger-Dynastie als Beiname verwandt wurde. Die Merowinger konnten also durchaus semitischer Herkunft sein. Aber warum bestand dann das Geheimnis um sie aus so vielen Komponenten christlichen Charakters? Wir gelangten zu der Einsicht, dass der Kern des Geheimnisses nicht im Alten Testament zu suchen war, sondern aufs Engste mit dem Christentum zusammenhängen musste. Drittes Buch: Die Erben. Ein Thema war uns seit Anbeginn unserer Recherchen immer wieder begegnet: der Heilige Gral. War er der Schlüssel, mit dessen Hilfe wir das Geheimnis ergründen könnten? In manchen Überlieferungen gilt der Gral als die Schale oder der Kelch, aus der Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl tranken, in anderen als das Gefäß, in dem Josef von Arimathea Jesu Blut unter dem Kreuz auffing. Anderen Quellen zufolge wurde er bei beiden Anlässen benutzt. Doch wenn der Gral so eng mit Jesus verknüpft war, warum hatte es dann ein ganzes Jahrtausend lang keinen Hinweis auf seine Existenz gegeben? Eine Antwort darauf erwarteten wir uns von den Gralsdichtungen. In der Wissenschaft geht man heute davon aus, dass die Gralssagen mit den keltischen Mythen verbunden und aus einem heidnischen Ritual hervorgegangen sind, das mit dem Wechsel der Jahreszeiten zusammenhängt und vermutlich auf einen uralten Fruchtbarkeitskult zurückgeht. So wird im Mabinogion, einer Sammlung walisischer Sagen, von einem Wiedergeburtskessel berichtet, aus dem tote Krieger, die bei Sonnenuntergang hineingeworfen wurden, am nächsten Morgen auferstehen. Oft wird dieser Kessel mit einem Helden von riesenhafter Statur namens Bran in Verbindung gebracht. Er wurde schließlich enthauptet und sein Kopf als eine Art Talisman in London zur Schau gestellt. Dort entfaltete er magische Kräfte, indem er unter anderem für die Fruchtbarkeit des Bodens sorgte und Feinde abwehren half. Viele dieser Motive sind in den Gralssagen enthalten. Und die magischen Kräfte von Brans Haupt sollen auch dem Gral sowie den angeblich von den Tempelrittern angebeteten Köpfen zu eigen gewesen sein. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durchlief die heidnische Vorlage einen Wandlungsprozess, in dessen Verlauf der Gral mit dem Christentum in Verbindung gebracht und Jesus zugeordnet wurde. Der Gral, zum mystischen Andenken an Jesu Leiden geworden, initiierte zahlreiche Sagen und Epen. Die Gralserzählungen erlebten, kirchlicher Missbilligung ungeachtet, eine Blütezeit von rund 100 Jahren, die sich ziemlich genau mit dem Weiterbestehen des Templerordens nach seiner Trennung 1188 von der Prieuré de Sion deckte. Diese Phase endete zwischen 1291, Verlust des Heiligen Landes, und 1307 bis 1314, Auflösung des Templerordens. Ende des 15. Jahrhunderts griff Sir Thomas Malory in seinem Werk La Morte d'Arthur, Arthurs Tod, erneut den Stoff auf. Seitdem ist er immer wieder bearbeitet worden. Manchen Berichten zufolge brachte Josef von Arimathea den Gral nach Glastonbury in England. Anderen Quellen ist zu entnehmen, dass ihn Maria Magdalena mit nach Frankreich nahm, wo sie nach ihrer Flucht aus Palästina an Land gegangen sein soll. In den Legenden aus dem 4. Jahrhundert, die um die Flucht Maria Magdalenas entstanden sind, ist stets vom Gral, nie von einer Schale die Rede. Das heißt, dass die Gleichsetzung von Gral und Schale erst später vorgenommen worden sein muss. Malory hat sie geschickt aufgegriffen und seitdem gilt sie als unumstößliche Wahrheit. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Malory sehr freizügig mit seinen Quellen umgegangen ist. Er reduziert den Gral auf ein Gefäß ohne mystische oder symbolische Eigenschaften und stellt stattdessen ritterliche Tugenden in den Vordergrund. Das erste Werk, in dem das Gralsthema verarbeitet wurde, war der um 1188 erschienene Parzival-Roman Perceval le Gallois ou le Conte du Graal von Chrétien de Troyes. Außer dass Chrétien am Hofe des Grafen von der Champagne in Troyes lebte, ist nur wenig über ihn bekannt. Der Held des Romans heißt Perceval und wird als Sohn einer Witwe vorgestellt. Er verlässt bald seine Mutter und begibt sich an den Hofkönig Artus, um zum Ritter geschlagen zu werden. Der jugendliche Held besteht eine ganze Reihe von Abenteuern, bevor er eines Tages dem reichen Fischerkönig begegnet, der ihn einlädt, die Nacht auf seiner Burg zu verbringen. Perceval nimmt an. An diesem Abend erscheint der Gral, der aber an keiner einzigen Stelle in einen Bezug zu Jesus gestellt wird. Der Leser erfährt noch nicht einmal, was der Gral ist und was es mit ihm auf sich hat. Chrétien stellt nur fest, dass der Gral von einer schönen, edlen Jungfrau hereingetragen wird, aus reinem Gold gearbeitet und reich mit Edelsteinen besetzt ist. Am nächsten Morgen verlässt Perceval die Burg, ohne die alles entscheidende Frage gestellt zu haben: Wen bedient man mit dem Gral? Diese Frage, die zu stellen man von Perceval erwartete, ist zweideutig. Ist der Gral eine Schale, so lässt sie sich in dem Sinne, wer soll daraus essen, interpretieren. Andererseits könnte man sie aber auch so verstehen. Wem dient man, im ritterlichen Sinne, indem man dem Gral dient? Perceval aber zieht weiter und erfährt unterwegs, dass er selbst ein Mitglied der Gralsfamilie sei und dass sich hinter dem geheimnisvollen Fischerkönig, der vom Gral ernährt wird, niemand anderes als sein Oheim verberge. Während der nächsten 50 Jahre verbreitete sich das Thema gleich einem Lauffeuer über ganz Europa. Neue Varianten entstanden, wobei sich die Verfasser späterer Gralsdichtungen nicht nur des Textes von Chrétien als Vorlage bedienten, sondern aus zumindest einer weiteren, noch älteren Quelle geschöpft haben. Je öfter die Gralsgeschichte bearbeitet wurde, desto enger wurde sie mit König Artus, der bei Chrétien nur eine Nebenrolle gespielt hatte, und mit Jesus verknüpft. Unter den vielen Gralserzählungen, die auf Chrétiens Fassung folgten, erschienen uns drei besonders bedeutsam. An erster Stelle der zu Ende des 12. Jahrhunderts entstandene Roman de l'Histoire del Graal, der Roman von der Geschichte des Graal von Robert de Boron. Die Umdeutung des Grals zu einem spezifisch christlichen Symbol wurde durch diesen Autor vollzogen, der angibt, sein Wissen aus einer älteren, von Chrétien unabhängigen Quelle bezogen zu haben. Er verweist auf ein großes Buch, dessen Geheimnisse ihm offenbart worden seien. Wurde diese Christianisierung des Grals durch Robert de Boron oder bereits durch einen früheren Erzähler vorgenommen? Zumindest gab er als erster eine genaue Definition des Grals. Danach war der Gral die Schale, die beim letzten Abendmahl benutzt wurde und dann in die Hände Josefs von Arimathia gelangte, der bei der Kreuzabnahme das Blut des Erlösers darin auffing. Von diesem heiligen Blut bezieht der Gral seine magischen Kräfte. Nach der Kreuzigung wurden Josef und die Seinen zu Hütern des Grals. Die Schicksale dieser Familie bildeten, so Robert de Boron, den Hintergrund aller Gralserzählungen. Von Galaad sagte er, er sei der Sohn Josefs von Arimathia gewesen und von Bron, dem Schwager Josefs, er habe den Gral nach England gebracht und sei dort Fischerkönig geworden. Parzival selbst ist der Enkel, nicht der Neffe des Fischerkönigs. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts erschien auch der Versroman Perlevaux, dessen Autor anonym blieb. Anhand von Textanalysen konnte nachgewiesen werden, dass der Verfasser Tempelritter war. Der Perlevaux selbst stellt eine Verbindung zwischen Gral und Templern her. Auch wenn diese nicht namentlich erwähnt werden, so sind die Andeutungen mehr als deutlich. Perceval wird von zwei Meistern empfangen, denen sich 33 Männer zugesellen. Zitat: Sie waren in weiße Gewänder gekleidet. Jeder von ihnen hatte ein rotes Kreuz mitten auf der Brust. Und sie schienen alle gleichen Alters zu sein. Einer der Meister erzählt, er habe den Gral mit eigenen Augen gesehen. Eine Ehre, die nur wenigen zuteil werde. Zudem bekennt er, mit Percevals Herkunft und Familie genauestens vertraut zu sein. Der Dichter des Perlevaux misst der Frage der Abstammung ebenso viel Gewicht bei wie Chrétien de Troyes und Robert de Boron. Percevals Ahnen werden mehrfach als geheiligt bezeichnet und es wird darauf hingewiesen, dass Perceval ein Nachfahre Josefs von Arimathia sei. Weitaus stärker als bei Chrétien oder Robert ist der Aspekt der Magie betont. Der Autor offenbart eine überraschend große Vertrautheit mit magischen Anrufungs- und Beschwörungsformeln. Daneben finden sich viele Hinweise auf den Bereich der Alchemie. Einige davon erinnern an das Geheimnis, das die Tempelritter umgibt. Einer der Meister sagt zu Perceval: Dort sind die in Silber und die in Blei gefassten Häupter, sowie die Leiber, zu denen diese Häupter gehören. Ich sage euch, ihr müsst die Häupter des Königs und der Königin dorthin bringen lassen. Auch an heretischen und heidnischen Bezügen ist der Perlevaux reich. Er enthält Anspielungen auf ein Ritual der Königsopferung. Mancherorts ist die Rede von Kindern, die gebraten und verzehrt werden, ein Verbrechen, dessen man auch die Tempelritter beschuldigte. Darüber hinaus wird Perceval Augenzeuge eines jeder christlichen Überzeugung hohnsprechenden Rituals. In einem Wald steht ein rotes Kreuz, vor dem ein wunderschönes Tier von Hunden zerfleischt wird. Dann kommen ein Ritter und eine Jungfrau mit Goldgefäßen, die die Fleischfetzen einsammeln und, nachdem sie das Kreuz geküsst haben, zwischen den Bäumen verschwinden. Dann kniet auch Perceval vor dem Kreuz nieder und küsst es. Schließlich erfolgt eine Kreuzesschändung, was an die Beschuldigungen denken lässt, wie sie in den Prozessen gegen die Templer erhoben wurden. Darüber hinaus spiegelt die Kreuzesschändung dualistisches und gnostisches Gedankengut wider, wie wir es bereits bei den Katharern kennengelernt hatten, die ebenfalls das Kreuz ablehnten. Auch der Gral erfährt im Perlevaux eine vollkommen neue Deutung und ist auf geheimnisvolle Weise mit Jesus verknüpft. Denn als Gawain schließlich den Gral zu Gesicht bekommt, meint er, Zitat, inmitten des Grals eine Kindergestalt zu erkennen. Er blickt auf und glaubt, den wirklichen Gral zu schauen. Über diesem erblickt er, wie er vermeint, einen gekrönten und an ein Kreuz geschlagenen König. Zitat Ende. Im Perlevaux nimmt der Gral fünffache Gestalt an. Die erste ist ein gekrönter und gekreuzigter König, die zweite ein Kind, die dritte ein Mann mit einer Dornenkrone und mit blutenden Wunden an der Seite, Händen und Füßen. Die vierte Manifestation wird nicht beschrieben, die fünfte schließlich ist ein Kelch. Dieser Darstellung zufolge umfasst der Gral mehrere Bedeutungsebenen gleichzeitig. Unter profanem Aspekt könnte er als ein Gefäß interpretiert werden. Im übertragenen Sinne könnte er auch ein Stammbaum sein oder für bestimmte Abkömmlinge dieses Stammbaums stehen. Ganz offensichtlich scheint er jedoch eine Erfahrung besonderer Art zu vermitteln. Eine gnostische Erleuchtung, wie sie von den Katharern immer wieder angestrebt wurde. Das bedeutendste Gralsepos ist der zwischen 1197 und 1210 entstandene Parzival Wolframs von Eschenbach. Dieser erklärt am Ende seines Werkes, seine Gralserzählung sei im Gegensatz zu der von Chrétien de Troyes die einzig authentische, da sie sich auf alle verfügbaren Informationen stütze, die er, Wolfram, von Quiot de Provence erhalten habe. Quiot seinerseits sei von einem gewissen Flegetanis über diese Geschichte unterrichtet worden. Wir erfahren hier, dass die ursprüngliche Fassung der Geschichte aus dem arabischen Spanien stamme, aus Toledo, das als Zentrum jüdischer sowie mohammedanischer Esoterik galt, und dass die Gralsgeschichte letztendlich jüdischen Ursprungs sei. Wenn aber der Gral gerade seitens des Christentums der Charakter eines Mysteriums zugeschrieben wird, warum sollte sein Geheimnis durch jüdische Eingeweihte weitergegeben worden sein? Die Forschung hat viel Zeit darauf verwandt, um festzustellen, ob Quiot und Flegetanis historische Personen sind. Quiot dürfte mit Guillot de Provins identisch sein, einem Mönch und Troubadour aus der Provence, der Liebeslieder, Schmähschriften gegen die Kirche und Lobpreisungen auf den Tempel verfasste. 1184 weilte er anlässlich der pfingstlichen Ritterspiele in Mainz. Unter den vielen Dichtern, die an diesem Fest teilnahmen, dürfte sich mit größter Wahrscheinlichkeit auch Wolfram von Eschenbach befunden haben, sodass man davon ausgehen kann, dass er Guillot traf. Es wäre denkbar, dass Guillot in Wolfram eine verwandte Seele fand, der er gewisse Gralsgeheimnisse anvertraute. Und wenn wir voraussetzen dürfen, dass Quiot de Provence niemand anderes als Guillot de Provins war, dann dürfen wir mit einiger Berechtigung davon ausgehen, dass Flegetanis ebenfalls gelebt hat. Wolframs Interesse am Templerorden schlägt sich im Parzival in der Weise nieder, dass die Hüter des Grals sowie die Gralsfamilie Templer sind. Handelt es sich dabei bloß um einen der Fantasie entsprungenen Anachronismus? Wahrscheinlich nicht. Erinnert sei an die zahlreichen Anspielungen auf die Templer im Perlevaux. Könnte Wolfram damit etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck gebracht haben wollen? Dass der Gral nämlich nicht nur zur Zeit von König Artus, sondern auch noch zur Zeit der Kreuzzüge existierte, als die Gralsromane geschrieben wurden. Wolframs Feststellung, sein Parzival sei im Gegensatz zu Chrétiens Perceval die einzig authentische Gralserzählung, da sie auf dem Wissen von Eingeweihten beruhe, lässt den Schluss zu, dass sich hinter dem Gralsgeheimnis mehr verbirgt, als auf den ersten Blick wahrzunehmen ist. Wiederholt weist Wolfram in seinem Werk darauf hin, dass der Gral in erster Linie das Sinnbild eines Mysteriums sei. Deshalb fordert er seine Leser immer wieder auf, zwischen den Zeilen zu lesen. Was versteht er nun letztendlich unter dem Gral? In einer Passage kommt eine unverkennbar gnostische Denkweise zum Vorschein. Zitat: Mir ist bekannt, dass in Munsalveske beim Gral viele wehrhafte Ritter leben, die häufig auf Abenteuer ausreiten. Diese Tempelherren sehen im Kampf, ob er Niederlage oder Ruhm bringt, eine Buße für ihre Sünden. Sie erhalten Speise und Trank von einem makellos reinen Stein. Er heißt Lapsit Exilis. Die Wunderkraft des Steines lässt den Phönix zu Asche verbrennen, aus der er zu neuem Leben hervorgeht. Erblickt ein todkranker Mensch diesen Stein, dann kann ihm in der folgenden Woche der Tod nichts anhaben. Er altert auch nicht. Der Stein verleiht dem Menschen solche Lebenskraft, dass der Körper seine Jugendfrische bewahrt. Diesen Stein nennt man auch den Gral. Bis heute gibt es keine überzeugende Deutung des Namens des Grals. Lapsit Exilis könnte eine Verballhornung von Lapis Excelis, Stein vom Himmel sein, oder von Lapis Elixir, dem Stein der Weisen der Alchemisten. Wie überhaupt nicht nur die hier zitierte Passage, sondern das gesamte Epos viele alchemistische Symbole enthält. So ist der Phönix ein alchemistisches Synonym für Auferstehung und Wiedergeburt. In der frühmittelalterlichen Ikonographie verwandte man ihn als Sinnbild des wiederauferstandenen Christus. Dieses alte Symbol für Christus greift Wolfram auf, ergänzt es implizit aber noch durch die Gleichsetzung des Gottessohnes mit einem Stein. Der allegorische Gebrauch des Begriffes Stein hat nun eine lange Tradition. Petrus etwa wird als der Felsen, Stein bezeichnet, auf dem Jesus seine Kirche aufbauen will. Von diesem heißt es im Neuen Testament, er sei zum Eckstein geworden, den die Bauleute verworfen hätten, zum Grundstein des Tempels, zum Stein von Sion. In der weiteren Erzählung, die unmittelbar an das obige Zitat anschließt, wird der Gral direkt zum Karfreitagsgeschehen, also zur Kreuzigung, in Beziehung gesetzt. Am heutigen Tag senkt sich auf ihn, den Gral, eine Botschaft, auf der seine Wunderkraft beruht. Heute haben wir Karfreitag, und an diesem Tag kann man sehen, wie eine Taube vom Himmel herabfliegt und eine kleine weiße Oblate zum Stein trägt. Schließlich erfährt der Leser auch noch, wie diejenigen berufen werden, die zu den Auserwählten der Gralsgemeinschaft zählen. Vernehmt nun, wie bekannt wird, wer zum Gral berufen ist. Am oberen Rand des Steins erscheint eine geheimnisvolle Inschrift. Sie kündet Namen und Geschlecht der Mädchen oder Knaben, die für die heilbringende Fahrt zum Gral bestimmt sind. Während die Templer Bewacher des Grals sind, scheinen seine eigentlichen Hüter Angehörige einer bestimmten Familie zu sein. Ihre Seitenlinien sind über die ganze Welt verstreut und einige von ihnen sind sich ihrer wahren Identität nicht bewusst. Andere Familienmitglieder bewohnen die Gralsburg Monsalveske, als deren Vorbild die sagenhafte Katharerburg Monsalva gedient haben könnte, die nach Ansicht einiger Forscher mit der Festung auf dem Montségur identisch ist. Auf Monsalveske lebt Anfortas, der Fischerkönig und Herr der Burg, der an den Geschlechtsteilen verletzt ist und weder ein Kind zeugen noch sterben kann. Er ist, wie schon bei Chrétien de Troyes, Parzivals Onkel. Gegen Ende des Epos wird Anfortas von seinem Fluch befreit und kann endlich sterben. Daraufhin tritt Parzival seine Nachfolge als Herr der Gralsburg an. Diejenigen, die dem Gral dienen, müssen zunächst in eine Art Mysterium eingeweiht werden. Die Auserwählten werden vom Gral aber auch in die Welt hinausgesandt, um in seinem Namen tätig zu werden und um manchmal einen Thron zu besteigen. Die Gralsfamilie ist gehalten, ihre Identität unter keinen Umständen preiszugeben. Wozu diese strenge Geheimhaltung? Was galt es zu verbergen? Vielleicht den Makel der jüdischen Abstammung? Falls die Vorfahren der Gralsfamilie tatsächlich Juden waren, könnte das, zumindest für die Zeit, in der Wolfram lebte, eine Erklärung sein. In Robert de Borans Versroman sowie im Père Levaux stammt Perceval vom heiligen Geschlecht Josefs von Arimathia ab. In Wolframs Epos ist dieser Umstand eher von untergeordneter Bedeutung. Für ihn stehen die Mittel im Vordergrund, durch die sich sein Held als würdig erweist. Doch zweifellos misst Wolfram einem ganz bestimmten Geschlecht hohe Bedeutung bei. Das beherrschende Thema aller seiner Werke, nicht nur des Parzivals, ist nicht so sehr der Gral, als vielmehr die Gralsfamilie. Ihre Stammtafel lässt sich aufgrund seiner Angaben wie folgt rekonstruieren. Der Held ist der Neffe des Fischerkönigs Anfortas. Anfortas Vater heißt Frimutel und sein Großvater Titurel. Von diesem Punkt an wird die Ahnenreihe etwas undurchschaubarer, führt aber zu einem gewissen Lasillier zurück. Dessen Eltern, die Begründer der Gralsfamilie, sind Mazadan und die Fee Terre de la Joie, Terre de la Joie. Der Name Mazadan könnte sich von dem zarathustrischen Ahura Mazda, dem dualistischen Prinzip des Lichtes, ableiten. Die Namen, die Wolfram den Angehörigen der Gralsfamilie gibt, lassen keine Rückschlüsse auf einen historischen Hintergrund zu. Doch je aufmerksamer man seine Dichtungen liest, desto mehr gelangt man zu der Überzeugung, dass sie sich auf Menschen beziehen, die wirklich gelebt haben. Eine Schlussfolgerung, die umso logischer erscheint, als Wolfram selbst zugibt, dass seine Epen mehr seien als Ritterromane. Er versteht sie als eine Art Leitfaden für einen Hort von Geheimnissen. Wolfram zufolge fand Kyo eine Niederschrift der Gralsgeschichte in den Archiven des Hauses Anjou, und Parzival selbst ist angevinischen Geblüts gewesen. Das Haus Anjou spielt aber auch in anderer Hinsicht noch eine große Rolle. Fulque d'Anjou, ehrenhalber zum Tempelherrn ernannt, heiratete im Jahre 1129 Melisande von Jerusalem, die Tochter König Balduins II., und wurde 2 Jahre später selbst zum König von Jerusalem gekrönt. So entstand, den Prioré-Dokumenten zufolge, die Verbindung zwischen dem Haus Anjou, der Familie Plantagenet und den Nachkommen der Merowinger. Wo aber spielt Wolframs Parzival? Wir unterzogen die geografischen Angaben einer genaueren Betrachtung. Schauplatz des Geschehens ist vorwiegend Frankreich. Die Gralsburg liegt in den Pyrenäen. Im Gegensatz zu späteren Autoren verlegt er sogar die Artusburg Camelot nach Nantes in Frankreich. Parzival selbst stammt aus Valais. Die meisten Forscher meinen, Valais stünde für Wales, woraus sich aber ein unüberwindliches Problem ergäbe. Die Akteure reisen ständig zwischen Valais und anderen französischen Orten, ohne je ein Gewässer zu überqueren. Waren Wolframs Geografiekenntnisse so mangelhaft? Oder steht Valais gar nicht für Wales? Eine Möglichkeit wäre, Valais mit dem eidgenössischen Wallis, französisch Valais, zu identifizieren. Das Wallis ist eine gebirgige Gegend, die auch mit anderen topografischen Angaben Wolframs übereinstimmt. In diesem Falle wäre Parzivals Heimat das Wallis und sein Geburtsort Sinadon, nach Chrétien, wäre Sedunum, das heutige Sitten, französisch Sion. Der anonyme Autor des Perlevaux beschreibt den Gral als Erfahrung. Auch Wolfram scheint in seinen Exkurs über die Heilkräfte und die Fähigkeit des Grals, Menschenleben zu verlängern, etwas ebenso Empirisches wie Symbolisches einzubeziehen. Zweifellos stellt der Gral eine Art Einweihungserfahrung dar, die man heute als Transformation oder Bewusstseinsveränderung umschreiben würde. Mit ebenso viel Berechtigung könnte man diesen Vorgang aber auch als gnostisches oder mystisches Erlebnis, als Erleuchtung oder Einssein mit Gott bezeichnen. Diese verschiedenen Stufen der Versenkung und Ekstase waren zentrale Bestandteile kabbalistischen Denkens. Die Kabbala erfreute sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts, also in der Blütezeit der Gralsromane, größten Zuspruchs. Auch Troyer hatte eine kabbalistische Schule, die 1070 gegründet worden war und von einem der bedeutendsten mittelalterlichen Kabbalisten geleitet wurde, von Rabbi Shlomo Yitzhak, genannt Rashi. Man könnte die Kabbalistik als esoterischen Judaismus bezeichnen, die grundlegende Bewusstseinsveränderungen bewirkt. Die Initiation umfasst eine Reihe von Ritualen oder auch Einweihungserlebnissen. Im Tiferet, einem der wichtigsten Stadien der kabbalistischen Initiation, transzendiert das Individuum sein Ego. Symbolisch ausgedrückt beinhaltet der Tiferet eine Art Opfertod, das Absterben des Ichs, sowie eine Wiedergeburt oder Auferstehung in einer anderen Dimension, die von allumfassender Einheit und Harmonie ist. Christliche Adaptionen der Kabbalistik assoziieren daher Jesus mit dem Tiferet. In der mittelalterlichen Kabbalistik ist die Initiation in den Tiferet mit bestimmten Symbolen verbunden. Dazu gehören ein Eremit, ein geistiger Führer oder weiser alter Mann, ein König, ein Kind und ein geopferter Gott. Mit der Zeit kamen weitere Symbole hinzu. Ein Würfel, eine abgestumpfte Pyramide sowie ein Rosenkreuz. Die Beziehung dieser Symbole zu den Gralsromanen ist augenfällig. In jedem gibt es einen weisen alten Einsiedler, der stets als Onkel Parzivals und geistiger Führer auftritt. Die Gleichsetzung des Grals mit einem Stein in Wolframs Parzival könnte dem Würfelsymbol entsprechen. Und die verschiedenen Manifestationen des Grals im Perlevaux sind fast haargenaue Entsprechungen der Initiation im Tiferet. Der Zusammenhang, den wir zwischen Gral und Kabbalistik hergestellt hatten, verlieh der Gralsgeschichte ein weiteres jüdisches Element, das nicht so recht zu ihrem angeblich christlichen Charakter passen wollte. Und was hatte es zu bedeuten, dass in den Gralsromanen vor allem auf Fragen der Herkunft und Genealogie, auf Vor- und Nachfahren sowie auf deren Erben in solchem Maße abgehoben wurde? Stand das Geheimnis, das sowohl Rennes-le-Château wie die Prieuré de Sion umgab, in irgendeinem Bezug zu dem ebenso geheimnisvollen Heiligen Gral? Alles, was wir bislang herausgefunden hatten, sprach eigentlich für eine solche Annahme, die noch durch eine andere Beobachtung Bestätigung erfuhr. In vielen frühen Handschriften von Gralsdichtungen wird dieser als San Graal oder San Greal bezeichnet. Vermutlich war eine dieser Formen die ursprüngliche, die man später jedoch falsch trennte, sodass aus San Graal oder San Real irrtümlicherweise San Graal bzw. San Greal wurde. In heutiger Schreibweise ist San Real nichts anderes als San Royal, königliches Blut. Stellt man dieses Wortspiel in einen direkten Zusammenhang mit den genealogischen Aspekten in den Epen, bleibt für Zweifel wenig Raum. Der Gral schien also nicht nur ein Gefäß gewesen zu sein, in dem das Blut Christi aufgefangen worden war, sondern war offenbar an das Geblüt eines Geschlechts gebunden. Worauf sich ganz selbstverständlich die Frage erhebt, wessen Geblüt und welches Geschlecht? In jener Zeit erschien neben den Gralsdichtungen eine Reihe anderer bedeutender literarischer Werke, in denen der Gral zwar nicht erwähnt wird, die aber ebenso wie die Gralsromane in der mythisch-historischen Welt von König Artus Tafelrunde spielen. Soweit sich überhaupt geschichtliche Daten feststellen lassen, lebte Artus an der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert, also zur gleichen Zeit, da die Merowinger den Gipfel ihrer Macht erklommen hatten. Artus war ein Zeitgenosse Chlodwigs. Es lag somit nichts Außergewöhnliches darin, wenn wir die Gralsdichtungen mit dem merowingischen Zeitalter in Verbindung brachten. Hatten nicht schon Wolfram und andere in ihren Werken darauf hingewiesen, dass ihre Dichtungen im Frankenreich spielten? Und zwar aufgrund der englandzentrierten Überlieferung der Artus-Sage der Blick für mögliche Alternativen versperrt gewesen. Auch jene mittelalterlichen Überlieferungen, denen zufolge der Gral von Maria Magdalena mit in die Nähe von Marseille gebracht worden war, gaben uns zu denken. Wir gelangten immer mehr zu der Überzeugung, dass der Gral, das königliche Blut, San Real, als eine Anspielung auf das merowingische Geblüt zu verstehen war, dem man ja auch nachsagte, es sei geheiligt und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Unter dieser Voraussetzung könnte man in den Gralsepen allegorische Darstellungen von bestimmten Ereignissen der merowingischen Zeit sehen, auf die wir im Laufe unserer Nachforschungen schon gestoßen waren. Zum Beispiel die Gralsfamilie als Hinweis darauf, dass die Merowinger-Dynastie, les Rois perdus, die verlorenen Könige, in den Bergen und Höhlen des Razès bzw. im englischen Exil im späten 9. Jahrhundert überlebt hatte. Wenn dem so war, dann wurde auch verständlich, warum die Tempelritter, deren Orden die Prieuré de Sion zum Schutz des merowingischen Geschlechts gegründet hatte, in gleicher Funktion zu Wächtern des Grals und der Gralsfamilie berufen worden waren. Insofern wäre auch die Tatsache, dass die Templer Eingang in die Gralsromane fanden, kein Anachronismus, da sie ja noch immer das Amt der Wächter über den Gral ausübten. Allerdings blieb eine schwerwiegende Frage. Die Gralsepen mochten zwar zeitlich und inhaltlich in den Jahren der Merowingerherrschaft angesiedelt sein, aber sie brachten den Gral eindeutig mit Jesus, Josef von Arimathea und Maria Magdalena in Verbindung. Worin bestand diese Verbindung? Gab es irgendeinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass Maria Magdalena angeblich ein Gefäß nach Gallien mitgenommen haben soll und dem merowingischen Zeitalter, zu dem der Gral in enge Beziehung gesetzt wird? Eine erste, wenn auch noch vorläufige Antwort hatten uns die Gralsromane gegeben. Sie alle heben die Bedeutung des Blutes Jesu Christi hervor und stellen gleichzeitig ein bestimmtes Geschlecht in den Vordergrund des Geschehens. Wo aber lag der Berührungspunkt? Etwa darin, dass Jesus und die Merowinger desselben Geblüts waren? Wann und wo hatte sich das Geschlecht, das mit dem Gral aufs engste verbunden und kurz nach Jesu Kreuzigung nach Europa geflohen war, mit dem der Merowinger vereinigt? Eine herausragende Rolle hatte bei unseren Recherchen Maria Magdalena gespielt. Sie war es, die mittelalterlichen Legenden zufolge den Heiligen Gral nach Gallien gebracht hatte. Der Gral ist in engem Zusammenhang sowohl mit Jesus als auch mit dem Blut eines bestimmten Geschlechts zu sehen. Vor diesem Hintergrund formulierten wir, trotz aller möglichen Bedenken, folgende Arbeitshypothese. Maria Magdalena war mit Jesus verheiratet. Dieser Ehe entsprangen ein oder mehrere Kinder. Unmittelbar nach der Kreuzigung Jesu floh Maria Magdalena mit ihrer Nachkommenschaft nach Gallien, wo sie bei den dort existierenden jüdischen Gemeinden Unterschlupf gefunden haben dürfte. Auf diese Weise fassten die direkten Nachkommen Jesu in Gallien Fuß und das Sang Real, das königliche Blut, pflanzte sich im Geheimen etwa 400 Jahre lang fort. Während dieser Zeit wurden nicht nur Verbindungen mit anderen jüdischen Familien eingegangen, sondern auch mit Römern und Westgoten. Im 5. Jahrhundert vereinigte sich das Geschlecht Jesu mit dem der Franken und brachte die Dynastie der Merowinger hervor. Wenn diese Vermutungen zutrafen, fand eine ganze Reihe von Fragen eine Erklärung. So zum Beispiel die Verehrung Maria Magdalenas zur Zeit der Kreuzzüge, die hervorgehobene Stellung der Merowinger oder das Abkommen zwischen der Kirche und Chlodwig. Wäre ein Pakt mit den Nachkommen Jesu nicht selbstverständlich für eine Kirche, die in seinem Namen gegründet worden war? Ein von Jesus über Dagobert II. Reichendes Geblüt konnte auch das Geheimnis um die Gralsfamilie in den höfischen Epen erklären. Schließlich fände auch die geheimnisvolle Herkunft Gottfrieds von Bouillon eine Erklärung. Als Enkel oder Urenkel Parzivals sowie Mitglied der Gralsfamilie. Vor diesem Hintergrund gewann Gottfrieds Einzug in Jerusalem eine ganz neue Bedeutung. Stammte Gottfried tatsächlich von Jesus ab, dann war seine Eroberung der heiligen Stadt die Wiedererlangung seines rechtmäßigen Erbes. Zunächst aber mussten wir herausfinden, ob es noch Argumente und Beweismaterial gab, die wir zur Stützung unserer Hypothese heranziehen konnten oder sie in Frage stellten. Zu diesem Zweck unterzogen wir die Evangelien, den historischen Kontext des Neuen Testaments sowie die Schriften der frühen Kirchenväter einer genaueren Analyse. Die vier Evangelien des Neuen Testaments gelten vielen Christen als in ihren Aussagen logisch und unanfechtbar. Den meisten entgeht dabei eine bemerkenswerte Tatsache. Die Evangelien weisen zum Teil erhebliche Abweichungen voneinander auf, die daher rühren, dass ihre Verfasser einzelne Ereignisse anders oder gar nicht wiedergeben bzw. unterschiedlich akzentuieren. Das fängt schon bei der Geburt und der Herkunft Jesu an. Nur zwei der Evangelisten, Matthäus und Lukas, kommen auf dieses Thema, wenn auch widersprüchlich, zu sprechen. Matthäus zufolge ist Jesus von vornehmer Herkunft, da er von David und Salomon abstammt und somit ein legitimer König. Bei Lukas ist Jesus zwar auch ein Abkömmling des Hauses David, aber von weniger hoher Herkunft. Im Lukasevangelium lebt die Familie Jesu in Nazareth, von wo aus sie anlässlich einer Volkszählung nach Bethlehem zieht. Dort wird Jesus in einer ärmlichen Krippe geboren. Im Gegensatz hierzu kann man bei Matthäus nachlesen, dass die Familie Jesu schon immer in Bethlehem gewohnt habe, wo Jesus in einem Haus zur Welt kam. Erst im Anschluss an die Flucht der Familie nach Ägypten habe sie sich in Nazareth niedergelassen. Da die Widersprüche zwischen beiden Texten sich nicht wegdiskutieren lassen, muss man der Tatsache ins Auge sehen, dass entweder Lukas oder Matthäus oder sogar beide falsche Angaben machen. Somit kann man die Evangelien nicht mehr als unwiderlegbar betrachten. Das sind aber noch längst nicht alle Widersprüche. So gibt es zum Beispiel auch Abweichungen in der Datierung der Kreuzigung. Nach Johannes fand sie am Tag vor Pessach, nach Matthäus, Markus und Lukas am Tag danach statt. Unterschiedlich sind auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Heißt es bei Matthäus und Markus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46, Markus 15, 34. So bei Lukas, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23, 46. Nach Johannes rief Jesus nur, es ist vollbracht. Johannes 19, 30. Ferner sollte man nicht vergessen, dass die Bibel, so wie wir sie heute kennen, nicht alle jene Texte enthält, die ursprünglich zum Korpus der biblischen Schriften zählten. Denn die Evangelien wurden immer wieder redigiert, umgeschrieben und zensiert. Die Bibel stellt nur eine willkürliche Auswahl von Schriften dar. 367 stellte Bischof Athanasius von Alexandrien eine Liste von Texten fürs Neue Testament zusammen. Diese Auswahl wurde durch zwei Synoden verabschiedet und durch weitere Texte ergänzt, woraus dann das Neue Testament hervorging. Neuere Forschungen weisen zum Beispiel nach, dass es einst auch im Markus-Evangelium eine Erzählung von der Auferweckung eines jungen Mannes gab, ähnlich der Geschichte über die Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium. Diese Variante der Lazarus-Geschichte wurde im Nachhinein aus dem Markus-Evangelium entfernt, weil sie offenbar nicht den Intentionen einiger Kirchenmänner entsprach. Wurde das Markus-Evangelium auf der einen Seite von unliebsamen Textpassagen gesäubert, so hatte man andererseits kein Bedenken, es nachträglich mit Zusätzen zu versehen. Die Urfassung endet mit dem Begräbnis und der leeren Gruft. Von einer Auferstehung ist keine Rede. In heutigen Bibelausgaben klingt das Markus-Evangelium mit dem bekannten Schluss aus, der auch die Auferstehung Christi enthält. Dabei handelt es sich nachgewiesenermaßen um einen Zusatz, der gegen Ende des 2. Jahrhunderts an das Original angehängt wurde. Diese Beispiele belegen, dass wohl auch bei anderen Texten des Neuen Testaments Änderungen am ursprünglichen Wortlaut vorgenommen worden waren. Als zuverlässige Quellen der Wahrheit kamen die Evangelien folglich nicht in Betracht. Dennoch sind sie gewiss nicht völlig frei erfunden. Wir machten uns also daran, diese Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Aussagekraft hin abzuklopfen. Dabei erwies es sich als unumgänglich, dass wir uns zunächst mit den historisch-politischen Gegebenheiten in Palästina zu Beginn der christlichen Zeitrechnung vertraut machten. Während des 1. Jahrhunderts wurde das von Rom eroberte Palästina wiederholt von dynastischen Auseinandersetzungen, blutigen Unruhen und Kriegen erschüttert. Im Jahre 6 vor Christus wurde das Land in eine Provinz und zwei Tetrarchien neu aufgeteilt. Während die arabischen Vasallenkönige Herodes Antipas und Philippus jeweils als Tetrarch über Galiläa und Nordtransjordanien herrschten, wurde Judäa, das Zentrum Palästinas, Rom direkt unterstellt und von einem römischen Prokurator mit Sitz in Caesarea verwaltet. Dessen erste Maßnahmen waren nicht dazu geeignet, sich die Sympathien der Bevölkerung zu gewinnen. 3000 Menschen wurden im Schnellverfahren gekreuzigt, viele gefoltert, der Tempel geplündert und hohe Steuern eingeführt. Diese Situation verschärfte sich noch, als Pontius Pilatus im Jahre 26 das Amt des Prokurators von Judäa antrat. Er war ein grausamer, korrupter Mann, der das Terrorregime seines Vorgängers verstärkte. Umso mehr überrascht es, dass in den Evangelien keine Kritik an Rom geübt, ja dass das schwere und bedrückende Joch nicht einmal erwähnt wird. Die Juden jener Zeit waren in mehrere Sekten gespalten. An erster Stelle wären die konservativen Sadduzäer zu nennen. Zum Ärger vieler arbeiteten sie mit den Römern zusammen. Dann die Pharisäer, die streng am Wortlaut des mosaischen Gesetzes festhielten. Schließlich die Essener, eine mystisch orientierte Sekte. Zu den kleineren Gemeinschaften zählten die Nazaräer sowie die Nazoräer oder Nazarener, ein Begriff, der als Beiname für Jesus und seine Jünger verwandt wurde. Wir interessierten uns besonders für die Zeloten, die streng genommen keine Sekte, sondern eine römerfeindliche Bewegung waren. Ihre unruhestiftenden Aktivitäten mussten früher oder später zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der römischen Besatzungsmacht führen. Im Jahre 66 erhob sich dann ganz Judäa. Es war ein aussichtsloser Kampf. 4 Jahre später besetzten römische Truppen Jerusalem, plünderten den Tempel und machten ihn dem Erdboden gleich. Lediglich die Bergfeste Masada konnte noch für weitere 3 Jahre Widerstand leisten. 60 Jahre später kam es zu einem zweiten jüdischen Aufstand, 132 bis 135, der mit der völligen Zerstörung Jerusalems endete. Auf Befehl Kaiser Hadrians wurden alle Juden aus Judäa vertrieben. Das Leben Jesu fiel also ungefähr mit dem ersten Viertel eines Aufruhrs zusammen, der all die psychologischen und kulturellen Begleiterscheinungen aufwies, die der Widerstand gegen eine Tyrannei gemeinhin mit sich bringt. Eine dieser Begleitumstände war die Hoffnung auf einen Messias, der sein Volk aus der Knechtschaft Roms erlösen würde. Nur durch Zufall ist dieser Begriff später ausschließlich mit Jesus in Verbindung gebracht worden. Die Zeitgenossen Jesu hätten in einem Messias nie ein göttliches Wesen gesehen. Das griechische Wort für Messias lautet Christos und bedeutet so viel wie der Gesalbte. Meistens bezog es sich auf einen König. Für die Gegner Roms war der von ihnen erwartete Messias der unbekannte Abkömmling aus dem Hause Davids, der das Volk Israel vom Joch der Unterdrückung befreite. Die Ungeduld, mit der der Erlöser erwartet wurde, grenzte schon zu Jesu Lebzeiten beinahe an Massenhysterie und erhielt sich auch noch nach seinem Tod. Der Ausdruck Messias war jedenfalls in erster Linie ein politischer Begriff und hatte nichts mit der späteren christlichen Vorstellung vom Gottessohn zu tun. In diesem weltlich-politischen Sinn bezeichnete man Jesus ursprünglich als Jesus der Messias oder auf Griechisch als Jesus der Christ. Man geht heute davon aus, dass die 4 Evangelien in der Zeit zwischen den beiden Aufständen in Judäa, 66 bis 70 und 132 bis 135, entstanden sind, wenngleich bei ihrer Abfassung auf frühere Berichte zurückgegriffen wurde. Als ältestes Evangelium wird das des Markus angesehen, das, mit Ausnahme der später hinzugefügten Auferstehungsgeschichte, um 70 nach Christus verfasst wurde. Markus war wohl ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, denn seine Texte sind von paulinischem Denken geprägt. Nach der Überlieferung schrieb Markus sein Evangelium in Rom und wandte sich an ein griechisch-römisches Publikum, woraus sich einige Schlüsse ziehen lassen. Zur gleichen Zeit befand sich Judäa in Aufruhr, und wenn Markus beabsichtigte, dass sein Evangelium von einem römischen Publikum gehört wurde, konnte er Jesus weder als politischen Agitator noch als Gegner der römischen Fremdherrschaft in Palästina hinstellen. Und sollte seine Botschaft eine Überlebenschance haben, musste er Rom von jeder Schuld am Tod des Messias freisprechen und stattdessen jüdische Kreise dafür verantwortlich machen. Dieser List bedienten sich nicht nur die Verfasser der Evangelien, sondern alle Urchristen. Bei dieser Strategie handelte es sich schlichtweg um eine Existenzfrage. Das Lukas-Evangelium entstand um 80 nach Christus. Der Autor wandte sich an die interessierte Öffentlichkeit von Caesarea, der römischen Hauptstadt Palästinas. Um nicht den Unwillen der Römer auf sich zu ziehen, war auch Lukas gezwungen, die Schuld am Tode Jesu anderen anzulasten. Als dann um 85 das Matthäus-Evangelium abgefasst wurde, hatte sich diese Praxis der Schuldzuweisung offenbar allgemein durchgesetzt. Diese ersten drei Evangelien werden, da sie sich in Inhalt und Aufbau ähnlich sind, auch die synoptischen Evangelien genannt. Von ihnen unterscheidet sich grundlegend das Johannesevangelium, über dessen Autor keine Zeugnisse existieren und das gegen Ende des ersten Jahrhunderts in der Nähe von Ephesus abgeschlossen wurde. Es ist entschieden mystischer, mit gewissen gnostischen Einschlägen, als die drei anderen Evangelien. So wird auf eine Darstellung der Geburt Jesu verzichtet. Und während sich die drei früheren Evangelien vornehmlich mit Leben und Wirken Jesu in Galiläa beschäftigen, geht Johannes ausführlich auf die Ereignisse in Judäa und Jerusalem ein und lässt den Beginn von Jesu Wirken im Norden unerwähnt. Er erzählt Geschichten, die sich in den anderen Evangelien nicht finden. Etwa die Hochzeit in Kana, das Gespräch mit Nikodemus oder die Auferweckung des Lazarus. Eine Reihe von Kommentatoren halten das Johannesevangelium trotz seiner späten Abfassung für das authentischste von allen vier Büchern. Es bezieht offenbar auch Quellen in seinen Text mit ein, die den anderen Autoren unbekannt waren. Darüber hinaus lassen die exakten Kenntnisse von Jerusalem darauf schließen, dass Johannes sie sich persönlich vor Ort angeeignet hat. So gelangten auch wir zu der Auffassung, dass der Text des Johannes den tatsächlichen Ereignissen am nächsten kommt. Unsere Frage lautete nun: Enthalten die vier Evangelien offensichtliche oder verschlüsselte Hinweise darauf, dass Jesus verheiratet war? Nirgendwo im Neuen Testament gibt es darauf eine positive Antwort. Andererseits enthält es aber auch keine ausdrückliche Bestätigung des Gegenteils. Diese Tatsache ist erstaunlicher, als es den Anschein hat. Dazu Dr. Gesa Worms von der Universität Oxford: Die Evangelien lassen absolut nichts über den Familienstand Jesu verlauten. Das ist eine im antiken Judentum so ungewöhnliche Erscheinung, dass sie weitere Untersuchungen rechtfertigt. Aus den Evangelien wissen wir, dass eine große Zahl der Jünger Jesu verheiratet war und Jesus selbst die Ehelosigkeit keineswegs befürwortete. Wenn er den Zölibat schon nicht predigte, warum sollte er ihn dann selbst gelebt haben? Nach jüdischem Brauch war es zu jener Zeit für einen Mann geradezu obligatorisch, dass er heiratete. Ehelosigkeit wurde, von bestimmten Essener-Gemeinden abgesehen, allgemein streng verurteilt. Daraus lässt sich folgern: Wenn Jesus unverheiratet geblieben wäre, hätten seine Zeitgenossen darin auch einen Bruch der jüdischen Tradition gesehen. Hätten in diesem Falle nicht die Evangelisten ein so eklatant abweichendes Verhalten von den allgemeinen Normen erwähnen müssen? Da sich ein Hinweis darauf jedoch nirgendwo finden lässt, betrachteten wir dies als ein Indiz dafür, dass Jesus den damaligen Konventionen genügte und verheiratet war. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4. Im Johannesevangelium findet sich nun eine Hochzeitsfeier, die eine Reihe von Fragen aufwirft. Die Hochzeit in Kana ist ein kaum erwähnenswertes Ereignis. Die Namen von Braut und Bräutigam bleiben ungenannt. Zu diesem Fest werden Jesus und seine Jünger ausdrücklich eingeladen. Merkwürdig ist die Anwesenheit seiner Mutter, eine Tatsache, die als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird. Aber das ist noch nicht alles. Maria trägt ihrem Sohn auf, für Wein zu sorgen. Sie benimmt sich so, als sei sie die Gastgeberin und Hausfrau. Zitat: Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr, Johannes 2,3. Und Maria trägt ihren Dienern auf, was er euch sagt, das tut, Johannes 2,5. Die Dienerschaft gehorcht ohne Murren, ganz so, als sei sie es gewohnt, von Jesus und Maria Befehle zu empfangen. Trotz Jesu ablehnender Haltung setzt sich seine Mutter durch und er vollbringt sein erstes Wunder, indem er Wasser in Wein verwandelt. Damit stellt Jesus seine übernatürlichen Fähigkeiten zum ersten Mal unter Beweis. Aber warum setzt er diese heilige Gabe bei einem letztlich so profanen Anlass ein? Aus welchem Grund könnte Maria ihren Sohn um diesen Gefallen gebeten haben? Als Gäste ist es nicht ihre Aufgabe, für die Getränke zu sorgen, sondern die des Gastgebers. Es sei denn, die Hochzeit in Kana ist Jesu eigene Hochzeit. In diesem Fall fände sein Eingreifen bei der Beschaffung des Weins eine Erklärung. Vorausgesetzt, Jesus war tatsächlich verheiratet. Geben die Evangelien dann irgendwelche Hinweise auf die Identität seiner Ehefrau? Neben Maria, seiner Mutter, sind es vor allem zwei Frauen, die in den Evangelien wiederholt erwähnt werden. Zum einen ist dies Maria aus Magdala, die in allen vier Evangelien eine seltsam vieldeutige Rolle spielt. In den Büchern des Matthäus und Markus tritt sie erstmals zum Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu in Erscheinung und wird dem Kreis seiner Jünger zugerechnet. Bei Lukas gehört sie zu jenen Frauen, die Jesus bei seinem Wirken in Galiläa begleiten und mit ihm nach Judäa zogen. Allein diesen Hinweisen ist schon zu entnehmen, dass Maria Magdalena verheiratet gewesen sein muss. War es doch in jener Zeit undenkbar, dass eine ledige Frau zum Gefolge eines durch die Lande ziehenden Rabbi gehörte. Manche Überlieferungen haben diese Tatsache dahingehend gedeutet, Maria Magdalena sei mit einem der Jünger Jesu verheiratet gewesen. Das aber hätte sie und Jesus aufgrund ihres engen Verhältnisses dem Verdacht des Ehebruchs ausgesetzt. Entgegen verbreitetem Volksglauben wird sie in keinem der Evangelien als Dirne bezeichnet. Lukas berichtet von einer Frau, die Jesu Füße mit wohlriechendem Öl salbt, Lukas 7,37, und Markus schildert eine ähnliche Szene mit einer Unbekannten. Keiner der beiden identifiziert diese Frau mit Maria Magdalena. Lukas nennt sie aber eine Sünderin. In der Folge sah man in der Sünderin und in Maria Magdalena ein und dieselbe Person, da die sieben Dämonen, von denen sie einst besessen war, Lukas 8,2, sie ja in einen sündhaften Zustand versetzt hatten. Maria Magdalena war alles andere als eine Dirne, sondern vielmehr eine begüterte Frau, die mit der Gattin eines hohen Beamten befreundet war. Lukas berichtet, dass sie beide mit anderen Frauen Jesus und seine Jünger finanziell unterstützten. Übrigens muss auch die unbekannte Sünderin, die Jesu Füße salbte, bemittelt gewesen sein, denn es wird besonders die Kostbarkeit des von ihr benutzten Öls hervorgehoben. Das Ansehen, das Maria Magdalena am Ende von Jesu Wirken genoss, kann jedenfalls nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zusammen mit anderen Frauen entdeckte sie das leere Grab, und ihr zuerst erschien der Auferstandene am frühen Morgen des ersten Wochentages, Markus 16,9. Doch auch von Maria von Bethanien, die im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielt und die Schwester des Lazarus und der Martha war, konnten wir uns gut vorstellen, dass sie mit dem Meister verheiratet war. Ebenso wie Maria Magdalena war sie eine begeisterte Jüngerin Jesu. Sie und ihre Familie waren offenbar näher mit Jesus bekannt. Ihr Reichtum ermöglichte es ihnen, in einem eleganten Haus zu wohnen, das groß genug war, um Jesus und all seine Jünger aufzunehmen. Wäre es nicht denkbar, so fragen wir uns, dass Maria von Bethanien, Maria Magdalena und die Frau, die Jesu Füße salbte, nicht letztlich eine einzige Person waren? In den Evangelien nach Matthäus, Markus und Johannes ist zwar Maria Magdalena bei der Kreuzigung Jesu zugegen, nicht aber Maria von Bethanien. Wenn die Schwester des Lazarus tatsächlich, wie geschildert wird, dem Herrn so treu ergeben war, dann wäre ihr Fernbleiben in dieser Situation unverständlich. Sollte sie es unterlassen haben, Jesus am Ende seines Lebens beizustehen? Oder war sie doch anwesend? Unter dem Namen der Maria Magdalena? Im Johannesevangelium, siehe Johannes 12, 1-3, wird übrigens eindeutig gesagt, dass Maria von Bethanien und jene Frau, die Jesu Füße mit Öl salbte, ein und dieselbe Person sind, die wiederum allem Anschein nach mit Maria Magdalena identisch ist. Wenn Jesus also tatsächlich verheiratet gewesen sein sollte, dann nur mit dieser Frau, die in den Evangelien unter drei verschiedenen Namen bzw. Rollen auftritt. Wenn dies zutrifft, dann wäre Lazarus der Schwager von Jesus gewesen. Finden sich in den Evangelien dafür Hinweise? In den Schriften nach Matthäus, Markus und Lukas bleibt Lazarus unerwähnt. Im Johannesevangelium behandelt Jesus ihn nicht nur bevorzugt, sondern Lazarus scheint ihm auch näher gestanden zu haben als die anderen Jünger, ohne allerdings selbst zu diesen zu zählen. So gerät Lazarus, im Gegensatz zum engeren Kreis der Jünger, in eine bedrohliche Lage, denn die Hohepriester beschließen nicht nur Jesus, sondern auch ihn umbringen zu lassen, Johannes 12,10. Wir fassten nun den Entschluss, uns genauer mit Lazarus und der Auferweckungsgeschichte zu beschäftigen. Nach dreimonatigem Aufenthalt in Bethanien begibt sich Jesus mit seinen Jüngern jenseits des Jordans. Hier erreicht ihn die Nachricht, dass Lazarus krank sei. Jesus reagiert recht sonderbar darauf. Statt dem Mann, den er liebt, sofort zu Hilfe zu eilen, meint er hinhaltend, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Johannes 11,4. Erst nach weiteren 2 Tagen kehrt Jesus nach Bethanien zurück und widerspricht seiner früheren Erklärung, indem er seinen Jüngern mitteilt, Lazarus sei tot. Er zeigt sich jedoch keineswegs verstört. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Johannes 11,11. Dann gibt er praktisch zu, dass die Sache inszeniert worden ist. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Johannes 11,15. So verwunderlich sein Verhalten auch sein mag, das seiner Jünger ist es nicht minder. Zitat: Da sagte Thomas zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Johannes 11,16. Professor Morton Smith vertritt die Ansicht, hier handle es sich um eine Einweihung in eine Mysterienschule. Solche Initiationsrituale seien zur Zeit Jesu in Palästina nichts Außergewöhnliches. Dazu gehören oft ein symbolischer Tod mit Wiedergeburt. Der Neuling wird in eine Gruft eingeschlossen, die zum Schoß für seine Wiedergeburt wird. Ferner ein Ritus, den wir heute Taufe nennen. Symbolisches Untertauchen im Wasser. Sowie ein Becher Wein. Symbol für das Blut des Magiers, der die Zeremonie vornimmt. Indem der Täufling aus einem solchen Becher trank, vollzog er eine symbolische Vereinigung mit seinem Lehrer. Wie Smith weiter ausführt, unterscheidet sich Jesus kaum von anderen Wundertätern jener Tage. Es ist also nicht auszuschließen, dass sich Lazarus einem Einweihungsritus unterzog, der am Ende zu symbolischer Auferstehung führte. In diesem Lichte besehen wird der Wunsch der Jünger, mit Lazarus zu sterben, durchaus verständlich, wie auch die sonst unerklärliche Gleichgültigkeit, mit der Jesus reagiert. Wenn sich hinter dieser Episode tatsächlich eine rituelle Einweihung verbirgt, wird Lazarus ohne Zweifel eine bevorzugte Behandlung zuteil. Allem Anschein nach wird er noch vor allen anderen Jüngern initiiert. Warum aber sollte dieser Mann aus Bethanien als erster einer Prozedur unterzogen worden sein, auf die die Jünger so erpicht waren? Weil der Meister Lazarus mehr liebte als die anderen Jünger? Oder weil Lazarus ein besonderes Verhältnis zu Jesus hatte? Das eines Schwagers? Vielleicht trifft auch beides zu. Spricht der Verfasser des Johannesevangeliums von sich, so von dem geliebten Jünger oder dem, den Jesus lieb hatte, womit er zu verstehen gibt, dass er im Vergleich zu seinen Gefährten eine bevorzugte Stellung innehat. Wer ist nun dieser Lieblingsjünger Jesu, auf dem das 4. Evangelium beruht? Alles deutet darauf hin, dass Lazarus sich hinter dem Namen Johannes verbirgt. Auch Professor William Brownlee, ein führender Bibelwissenschaftler, kommt zu dem Ergebnis. Wenn dies zutrifft, erklärten sich daraus das spätere Verschwinden des Lazarus aus dem Neuen Testament oder seine Abwesenheit bei der Kreuzigung. Denn wenn Lazarus der Lieblingsjünger war, hätte er Jesus in seiner letzten Stunde beigestanden. Die Wortwahl Jesu am Kreuz lässt durchaus den Schluss zu, dass er sich an seinen Schwager wendet. Zitat: Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Johannes 19,26 bis 27. Wenn also Lazarus mit dem geliebten Jünger identisch ist, verschwindet er keineswegs aus dem Neuen Testament, im Gegenteil. Seine Schritte und Taten lassen sich bis zum Ende des 4. Evangeliums verfolgen. Manches spricht für die Existenz eines inneren Kreises von Anhängern Jesu, eines Kerns von Mitverschwörern oder Familienangehörigen, die das Vertrauen ihres Herrn genossen. Möglicherweise war Bethanien das Zentrum eines Kultes, wo unter Vorsitz Jesu Rituale abgehalten wurden. Damit ließe sich auch erklären, weshalb wir immer wieder bei unseren Recherchen auf Bethanien gestoßen waren. Die Prieuré de Sion hatte ihre Niederlassung in Rennes-le-Château Bethanie genannt. Und es dürfte kein Zufall sein, dass Saunière seiner Villa den Namen Bethania gab. Was aber wurde aus dem geliebten Jünger? Frühkirchlichen Autoren zufolge wurden Lazarus, Maria Magdalena, Martha, Josef von Arimathea und mehrere andere mit dem Schiff in die Nähe von Marseille gebracht. Maria Magdalena starb schließlich in einer Grotte bei Aix-en-Provence, die seitdem Sainte-Baume genannt wird, und Lazarus in Marseille, nachdem er dort die erste Diözese begründet hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war, konnte diese Ehe eine Art dynastischer Allianz voller politischer Implikationen sein? Hätte ihre Nachkommenschaft mit Recht behaupten können, königlichen Geblüts zu sein? Das Matthäusevangelium stellt fest, dass Jesus königlicher Herkunft war, ein Nachkomme Davids. In diesem Falle hätte Jesus einen legitimen Anspruch auf den Thron Palästinas gehabt. Und er musste auf die Gegnerschaft Roms und des Herodes stoßen, die beide in einem Priesterkönig, der womöglich das Volk der Juden einen wollte, eine ernste Bedrohung sehen mussten. Zu behaupten, dass Jesus einen politischen Anspruch erhob, heißt, die weit verbreitete Legende vom armen Zimmermann in Frage zu stellen. Dafür gibt es einleuchtende Gründe. Keines der Evangelien stellt Jesus als armen Zimmermann dar. Er scheint vielmehr eine gute Erziehung genossen und sich der Ausbildung zum Rabbi unterzogen zu haben. Wenn Jesus von vornehmer Herkunft und mit Maria Magdalena verheiratet war, ist anzunehmen, dass auch sie eine vergleichbare gesellschaftliche Stellung einnahm wie er. Jerusalem hatte sich einst im Besitz des Stammes Benjamin befunden. In ihrem Krieg gegen die anderen Stämme Israels wurden die Benjaminiter stark dezimiert, viele gingen ins Exil. Gleichwohl scheint dieser Stamm stets eine besondere Stellung eingenommen zu haben, denn aus ihm ging Israels erster König Saul hervor. Nach dem Neuen Testament zählte Jesus zur Linie Davids, das heißt, er gehörte dem Stamm Juda an. Aus benjaminitischer Sicht könnte ihn das in einem gewissen Sinne zum Usurpator gestempelt haben, doch dieser Vorbehalt hätte sich durch eine Ehe mit einer Frau benjaminitischer Herkunft leicht ausräumen lassen. Eine solche Heirat hätte Israel einen mächtigen Priesterkönig geschenkt. Über Maria Magdalena berichten nun spätere Überlieferungen, sie sei königlichen Geblüts gewesen. Anderen Legenden zufolge gehörte sie dem Stamm Benjamin an. So zeichnete sich für uns ein kohärentes Historiengemälde ab. Jesus musste ein Priesterkönig aus dem Geschlecht Davids gewesen sein, der einen legitimen Anspruch auf den Thron besaß. Er musste seine Position durch eine dynastisch wichtige Eheschließung festigen, um in der Lage zu sein, das Land zu einen, die Unterdrücker zu verjagen und den Glanz des Hauses Salomon wiederherzustellen. Ein solcher Mann wäre wahrhaftig König der Juden gewesen. Belegen die Evangelien, dass die Römer eine derartige Bedrohung in Jesus sahen? In seinem Gespräch mit Pilatus wird Jesus wiederholt mit König der Juden tituliert. Und der römische Prokurator lässt eine gleichlautende Inschrift auf Jesu Kreuz anbringen. Im Markus-Evangelium fragt Pilatus die versammelten Würdenträger: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Markus 15,12. Das deutet darauf hin, dass zumindest einige Juden Jesus tatsächlich als ihren König ansahen. Mehr noch: In den drei synoptischen Evangelien bestätigt Jesus selbst seinen Anspruch auf den Thron. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Markus 15,2. Die Evangelien wurden, daran sei erinnert, für ein griechisch-römisches Publikum geschrieben und entstanden während und nach der Revolte von 66 bis 70, die dem Judentum als politische Kraft ein Ende setzte. Daher war es nur konsequent, den Juden die Rolle des Bösewichts zuzuweisen. Unmittelbar nach dem jüdischen Aufstand konnte man Jesus unmöglich als politische Figur zeichnen. Natürlich musste auch die Rolle der Römer bei der Kreuzigung beschönigt werden, um sie so sympathisch wie möglich zu präsentieren. Aus diesem Grund ist Pilatus in den Evangelien ein anständiger Mann, der Kreuzigung nur widerwillig zustimmt. Den Evangelien zufolge wird Jesus zunächst vom Hohen Rat verurteilt, der dann Pilatus beschwört, sich gegen Jesus auszusprechen. Historisch gesehen ist das Unsinn. In den drei synoptischen Evangelien wird Jesus in der Nacht zum Pessach verhaftet und vom Hohen Rat verurteilt. Nach jüdischem Gesetz durfte der Hohe Rat jedoch während des Pessachfestes nicht zusammentreten. Nach den Evangelien war er nicht berechtigt, Todesurteile auszusprechen. Und das ist der Grund, weshalb Jesus vor Pilatus gebracht wird. In Wirklichkeit aber hatte der Hohe Rat sehr wohl das Recht, Todesurteile auszusprechen. Wenn ihm daran gelegen gewesen wäre, sich Jesu zu entledigen, hätte er ihn zum Tode durch Steinigung verurteilen können und Pilatus nicht zu bemühen brauchen. Ebenso fiktiv ist auch das Zögern des Pilatus, ein Urteil über Jesus zu sprechen und seine widerwillige Entscheidung, dem Drängen einer Volksmenge nachzugeben. In Wirklichkeit wäre es für einen Prokurator undenkbar gewesen, sich dem Druck der Straße zu beugen. Es ist nicht zu leugnen, dass Jesus das Opfer römischer Gerichtsbarkeit und Hinrichtungspraxis wurde. Jesus wurde gekreuzigt, weil ihn Rom als Verbrecher betrachtete. Während Jesus vor Pilatus steht, wird noch eine weitere bemerkenswerte Person in das Geschehen verwickelt: Barabbas. In den Evangelien ist zwar nirgendwo vermerkt, dass Jesus Kinder hat, doch die deutlichsten Hinweise sind mit jener Figur verbunden, der in einer früheren Handschrift des Matthäus-Evangeliums Jesus Barabbas heißt. Je eingehender man sich mit ihm beschäftigt, desto augenfälliger wird, dass Barabbas, den die Überlieferung zum Straßenräuber und Mörder macht, einer systematischen Verleumdung zum Opfer gefallen ist. Die Forschung ist sich über die Bedeutung des Namens Barabbas noch nicht schlüssig. Jesus Barabbas könnte aber ursprünglich Jesus Bar Rabbi gelautet haben. Jesus, Sohn des Rabbi. Hätte Jesus einen Sohn gehabt, der nach ihm benannt wurde, wäre dieser Sohn Jesus Bar Rabbi gewesen. Wenn Barabbas aber nur annähernd das ist, was sein Name impliziert, nämlich Jesu Sohn, dann ist er keine finstere Gestalt gewesen. In den Evangelien nach Markus und Lukas ist Barabbas ein politischer Gefangener, des Mordes und Aufruhrs angeklagt. Im vierten Evangelium wird er als Lestei bezeichnet, Johannes 18,40. Dieses griechische Wort lässt sich mit Räuber übersetzen, doch im historischen Kontext bedeutet es etwas ganz anderes. Mit Lesteis bezeichneten die Römer die Zeloten, die zum Aufstand gegen Rom aufriefen. Da auch Markus und Lukas Barabbas als Aufrührer bezeichnen, dürfen wir davon ausgehen, dass Barabbas ein Zelot war. Lukas zufolge war er in einen Aufstand in Jerusalem verwickelt. Nun berichten die Evangelien von einem Tumult wenige Tage vor Pessach, als Jesus mit seinen Jüngern die Tische der Geldwechsler im Tempel umstieß. War das der Aufstand, in den Barabbas verwickelt war? In diesem Fall gehörte er zu Jesu Gefolge. Dass Barabbas Jesu Sohn war, ist auch mit Blick auf das Alter von Jesus nicht auszuschließen. Nach allgemeinem Dafürhalten wurde Jesus etwa im Jahre 6 vor Christus geboren. Die Kreuzigung fand spätestens 36 nach Christus statt. Das heißt, Jesus wäre maximal 42 Jahre alt geworden. Doch selbst wenn er früher gestorben wäre, hätte er bei seinem Tode einen erwachsenen Sohn haben können. Denn damals war es üblich, schon im Alter von 16 oder 17 Jahren zu heiraten. So dann gingen wir der Frage nach, ob sich im Neuen Testament Belege dafür finden, dass Jesus gar nicht den Tod am Kreuz gestorben war. Es gibt nämlich keinen Grund zu der Annahme, dass die Kreuzigung, wie sie die Evangelien schildern, tödlich ausgegangen sein soll. Die Kreuzigungspraxis der Römer verlief nach festgelegten Regeln. Und allen Qualen zum Trotz konnte ein gesunder Mann im Allgemeinen noch 1 oder 2 Tage am Leben bleiben. Manchmal dauerte es sogar eine Woche, bis das Opfer starb. Seine Qualen verkürzten sich, wenn man ihm die Beine brach, denn ohne den Halt seiner Füße wurde der Druck auf die Brust so stark, dass der Gekreuzigte nach kurzer Zeit erstickte. Das wollten auch die Henker im Neuen Testament tun. Dann bemerkten sie aber, dass Jesus bereits tot war. Theoretisch hätte er noch 2, 3 Tage gelebt haben müssen, und nach dem Markus-Evangelium zeigte sich selbst Pilatus erstaunt über die Schnelligkeit, mit der der Tod eingetreten war. Markus 15,44. Was kann die Todesursache gewesen sein? Den Evangelien zufolge stirbt Jesus in einem Moment, der allzu günstig ist, um nicht absichtlich gewählt zu wirken. Nämlich eben noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass ihm die Beine gebrochen werden und er als Folge davon rasch stirbt. Die perfekte zeitliche Abstimmung kann kein reiner Zufall sein. Es muss ein Plan vorgelegen haben, worauf eine ganze Reihe von Indizien schließen lässt. Im Evangelium nach Johannes sagt Jesus am Kreuz: „Mich dürstet", Johannes 19,28. Darauf wird ihm ein in Essig getauchter Schwamm gereicht, was gemeinhin als Verhöhnung gewertet wird. Aber war es das wirklich? Essig wirkt, ähnlich wie Riechsalz, stimulierend. Bei Jesus aber zeigt er die gegenteilige Wirkung. Kaum hat Jesus den Essig geschmeckt, spricht er seine letzten Worte und gibt, Zitat, seinen Geist auf. Diese Reaktion ist physiologisch unerklärlich. Wohl aber wäre sie vereinbar mit einem Schwamm, der in ein Betäubungsmittel getaucht wurde. Wozu ihm aber ein Schlafmittel verabreichen, wenn es nicht Teil einer List war, mit dem Ziel, einen totenähnlichen Zustand herbeizuführen, während das Opfer in Wirklichkeit am Leben blieb? Andere Widersprüchlichkeiten um den Tod Jesu deuten ebenfalls auf die Anwendung einer List. So geht Josef von Arimathia zu Pilatus, der ihm auf dessen bloße Bitte hin die Leiche Jesu überlässt. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass Pilatus in den Schwindel eingeweiht war. Denn das römische Recht verweigerte Gekreuzigten die Bestattung. Es war sogar üblich, Wachen aufzustellen, die Verwandte und Freunde des Toten daran hindern sollten, ihn vom Kreuz abzunehmen. Im Falle Jesu aber begeht Pilatus einen Rechtsbruch, indem er Josef die Leiche übergibt. Ein Motiv dafür lässt sich in dem historisch verbürgten Charakter des Pilatus finden. Er war korrupt und einer Bestechung nie abgeneigt. Es ist daher denkbar, dass Pontius Pilatus sich bereit erklärte, den Schwindel gegen eine gewisse Zahlung und möglicherweise gegen die Zusage Jesu, sich künftig jeder politischen Agitation zu enthalten, zu decken. Doch welchen Anspruch soll ausgerechnet Josef von Arimathia auf Jesu Leichnam erheben? Aus den Evangelien geht hervor, dass er ein heimlicher Jünger Jesu sowie sehr wohlhabend war und dem Hohen Rat angehörte. Daraus lässt sich schließen, dass er ein einflussreicher Mann war. Mittelalterliche Überlieferungen stellen ihn als Hüter des Grals dar. Von Parzival wird behauptet, er sei ein Abkömmling seines Geschlechts. Späteren Traditionen zufolge ist Josef blutsverwandt mit Jesus und dessen Familie. Wenn das stimmt, ließe sich ein Anspruch auf den Leichnam Jesu rechtfertigen. Und wenn Josef, ein reicher Mann und Mitglied des Hohen Rats, tatsächlich mit Jesus verwandt war, wäre das ein weiteres Indiz für Jesu vornehme Herkunft. Immer deutlicher wurde uns bewusst, dass Jesus ein Priesterkönig und legitimer Anwärter auf den Thron Palästinas gewesen sein musste, der den Versuch unternahm, sein rechtmäßiges Erbe anzutreten. Er dürfte viele einflussreiche Anhänger gehabt haben. In Bethanien, wo das Haus seiner Frau oder das ihrer Familie stand, richtete er das Zentrum seines Mysterienkults ein und hier vergrößerte er seine Anhängerschaft durch rituelle Initiationen, die seines Schwagers eingeschlossen. Ein so zielstrebiger Priesterkönig musste eine mächtige Opposition hervorrufen. Bei der römischen Administration und vermutlich auch bei den Sadduzäern, die die konservativen jüdischen Interessen vertraten. Beide Parteien machten dann seinen Thronanspruch zunichte. Doch mit Bewilligung des leicht zu bestechenden Prokurators setzten hochgestellte Freunde von Jesus eine Kreuzigung in Szene, die er überlebte. Sein vermeintlicher Leichnam wurde in eine Gruft gleich in der Nähe gebracht, von wo er ein, zwei Tage später wieder verschwand. Die Frage, wohin Jesus sich danach begab, spielte für unsere Hypothese über seine Dynastie keine Rolle mehr. Ob er seine Familie nach Gallien begleitete, können wir nicht bestätigen. Die Umstände sprechen dagegen. Er kann kaum in der Verfassung gewesen sein, eine längere Reise anzutreten. Möglicherweise hätte er nur seine Familie in Gefahr gebracht. Wenn unser Szenario stimmte, wurde sie mit Josef von Arimathia und anderen per Schiff aus dem Heiligen Land geschmuggelt. Und wenn sie bei Marseille an Land gesetzt wurden, hat Maria Magdalena tatsächlich das Sangral, das königliche Blut, nach Gallien gebracht. Falls Jesus ein legitimer Thronanwärter war, wurde er wahrscheinlich in der ersten Zeit nur von einer relativ kleinen Anhängerschar unterstützt. Sie dürfte kaum genügt haben, ihn letztendlich auf den Thron zu bringen. Um das zu erreichen, musste er seine Anhängerschaft erweitern. Er musste die Menge für sich gewinnen. Und genau darauf zielte seine Botschaft ab, die ebenso moralisch wie politisch war. Den Unterdrückten und Entrechteten neue Hoffnung zu geben. Schließlich konnte er nur bei ihnen eine größere Anhängerschaft gewinnen. Es steht außer Frage, dass Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem bereits über ein beträchtliches Gefolge verfügte. Es dürfte sich jedoch aus zwei verschiedenen Gruppen zusammengesetzt haben. Einerseits der kleine Kreis der Eingeweihten, wie Familienmitglieder und einflussreiche Männer, deren Hauptziel es war, ihren Kandidaten auf dem Thron zu sehen. Andererseits das wesentlich größere Gefolge von kleinen Leuten, die vor allem die Botschaft erfüllt sehen wollten. Nachdem das Unternehmen gescheitert war, muss sich diese Allianz aufgelöst haben. Die Familie muss nur noch ein einziges Ziel vor Augen gehabt haben: den Erhalt der Dynastie. Die anderen Anhänger sorgten sich vor allem um die Botschaft. Das Christentum ist seit seiner frühesten Entwicklung das Produkt jener Anhänger der Botschaft. Die neue Religion zielte vornehmlich auf eine römische Öffentlichkeit ab. Und da die Römer gewohnt waren, ihren Herrschern göttliche Ehren zu erweisen, musste Jesus, den bis dahin niemand als Gott betrachtet hatte, folglich den gleichen Status verliehen bekommen. Die neue Lehre musste sich gegen die vielen Religionen im Römischen Reich behaupten können. Daher musste der neue Gott dem, den er jeweils ersetzen sollte, an Macht und Wunderwirksamkeit ebenbürtig sein. Jesus musste also zu einem vollendeten Gott werden, der gleich seinen Pendants die Unterwelt durchquert und sich mit dem Frühjahr erneuert hatte. Die junge Kirche maß aus gutem Grund dem Auferstehungsgedanken so entscheidende Bedeutung zu. Jesus musste Göttern wie Tammuz und Osiris ebenbürtig werden, das heißt all jenen Göttern, deren Auferstehungskult im Bewusstsein der damaligen Zeit fest verankert war. Die Existenz einer Familie des Gottes hatte in diesem Mythos ebenso wenig Platz wie die politischen Implikationen. So wurde all das aus Jesu Lebensgeschichte ausgemerzt. Sich in eine kurzlebige politische Verschwörung verwickeln zu lassen, schickte sich nicht für einen Gott, zumal wenn sie peinlicherweise auch noch gescheitert war. Die Familie Jesu scheint unterdessen nicht müßig geblieben zu sein. Im 3. Jahrhundert berichtete Julius Africanus in seiner Chronik, dass sich die Nachkommen Jesu bitter über die Herodianer beklagten, weil diese sämtliche Genealogien des jüdischen Adels und damit alle Beweise vernichtet hätten, mit denen sie ihren Thronanspruch hätten untermauern können. Von denselben Nachkommen heißt es, sie hätten Stammtafeln, die der Vernichtung während des Aufstandes von 66 entgangen seien. Den Herolden des neuen Glaubens muss die Familie Jesu mehr als peinlich gewesen sein, denn sie konnte jederzeit die Glaubwürdigkeit des Mythos erschüttern. Infolgedessen muss die Kirche von Anfang an darauf bedacht sein, jeden Hinweis auf eine königliche Familie mit dynastischen Ambitionen zu unterdrücken, ja die Nachkommenschaft selbst nach Möglichkeit zu beseitigen. Diese Gefahr wiederum zwang die Familie Jesu zu absoluter Geheimhaltung und die ersten Kirchenväter zu absoluter Intoleranz gegenüber allen Abweichlern. An der Konsolidierung der katholischen Orthodoxie war maßgeblich Bischof Irenäus beteiligt. In seinem Werk »Fünf Bücher gegen die Häresien« zählt er alle Abweichungen vom rechten Glauben auf und verurteilt sie aufs Schärfste. Es gebe nur eine einzige rechtgläubige Kirche, postuliert er, und nur von ihr komme das Heil. Vor allem der Gnostizismus erregte seinen Zorn. Der Gnostizismus strebte nach persönlicher Erkenntnis und Vereinigung mit dem Göttlichen, was in Irenäus Augen die Autorität der Bischöfe und Priester untergrub. Zur Unterdrückung des Gnostizismus musste jeder selbstständige Denkansatz erstickt und der Glaube an ein starres Dogma gefördert werden. Irenäus erkannte, dass die Kirche eines Kanons bedurfte, der festlegte, welches Schrifttum als maßgebend zu gelten hatte. Sein neutestamentarischer Kanon stimmt im Wesentlichen noch mit dem heutigen überein. Man könnte Irenäus als Wegbereiter für ein Ereignis bezeichnen, das sich unter Konstantin dem Großen und nach dessen Tod vollzog. Die Verwandlung des Römischen Reiches in ein christliches. Doch die Rolle, die Konstantin der Erste in der Geschichte des Christentums gespielt hat, wurde verfälscht und missverstanden. Vor der entscheidenden Schlacht gegen seinen Thronrivalen Maxentius im Jahre 312 soll Konstantin im Traum ein Kreuz gesehen haben, das die Inschrift »In diesem Zeichen wirst du siegen« trug. Danach ließ er die griechischen Buchstaben Chi und Rho, für Christus, auf den Schilden seiner Soldaten anbringen. Und sein Sieg wurde zum Triumph des Christentums über das Heidentum. Konstantin führte so nach kirchlicher Überlieferung das Römische Reich dem Christentum zu. Tatsächlich hat er nichts dergleichen unternommen. Seine christenfreundliche Einstellung dürfte in Wirklichkeit pure Berechnung gewesen sein. Zunächst einmal scheint seine Bekehrung keineswegs eine christliche, sondern eine heidnische gewesen zu sein. Nach einem Augenzeugenbericht war es eine Vision des Sonnengottes, den man unter dem Namen Sol Invictus, der unbesiegte Sonnengott, verehrte. Es gibt Beweise dafür, dass Konstantin kurz zuvor in den Sol Invictus-Kult aufgenommen worden war. Jedenfalls ließ der Senat nach der Schlacht im Kolosseum einen Triumphbogen errichten, dessen Inschrift besagt, zu Konstantins Sieg habe das Eingreifen der Gottheit beigetragen. Doch diese Gottheit war nicht Jesus, sondern Sol Invictus. Entgegen der Überlieferung machte Konstantin das Christentum nicht zur offiziellen Religion. Wenn Rom so etwas wie eine Staatsreligion hatte, dann die Sonnenanbetung, deren Oberpriester Konstantin war. Der Kult des Sol Invictus war syrischen Ursprungs und wurde den Römern von ihren Kaisern schon 100 Jahre vor Konstantin aufgezwungen. Er war im Wesentlichen monotheistisch, da er den Sonnengott mit den Attributen aller anderen Götter ausstattete, sodass in ihm sämtliche Rivalen vereinigt waren. Für Konstantin war der Kult des Sol Invictus zweckdienlich. Sein Hauptziel hieß Einheit. Einheit der Politik, der Religion und des Territoriums. Ein Kult, der alle anderen Kulte einschloss, konnte der erstrebten Einheit nur dienlich sein. Und so kam es, dass das Christentum seine Stellung unter den Auspizien des heidnischen Sol Invictus festigte. Nicht nur, dass der Sol Invictus-Kult dem Monotheismus der christlichen Lehre Vorschub leistete, er erleichterte auch seine Weiterverbreitung, die er zugleich modifizierte. Zum Beispiel erklärte Konstantin 321 den Tag der Sonne zum Ruhetag. Bis dahin hatte das Christentum den Sabbat, den Sonnabend, geheiligt. Die Christen passten sich nun an und verlegten ihren geheiligten Tag auf den Sonntag. Damit konnten sie den Beweis für ihre Staatstreue liefern. Ein weiteres Beispiel ist die Verlegung von Jesu Geburtstag. Für den Sol Invictus-Kult war der 25. Dezember der wichtigste Tag des Jahres. Das Fest der Geburt oder Wiedergeburt der Sonne, wenn die Tage länger zu werden beginnen. Auch in dieser Hinsicht passte sich das Christentum dem herrschenden Glauben an. Der Sol Invictus-Kult ähnelte sehr stark dem des Mithras. Beide verehrten die Sonne, beiden war der Sonntag heilig und beide feierten am 25. Dezember ein großes Geburtsfest. Und da der Mithras-Kult zudem die Unsterblichkeit der Seele, ein jüngstes Gericht sowie die Auferstehung von den Toten lehrte, ließen sich umso mehr Parallelen zum Christentum ziehen. In seinem Streben nach Einheit ließ Konstantin die Grenzen zwischen Christentum, Mithras und Sol Invictus-Kult verschwimmen. Er tolerierte den vergöttlichten Jesus als irdische Manifestation des Sol Invictus. Er ließ zugleich eine christliche Basilika in Konstantinopel und Statuen der Muttergöttin Kybele und des Sol Invictus errichten. Letztere trug seine Gesichtszüge. Und erst auf seinem Sterbebett wurde er getauft, als er offenbar zu schwach war, um dagegen zu protestieren. In Konstantins Augen war der Glaube eine politische Angelegenheit und jeder Glaube, der der Einheit nützte, wurde toleriert. Daher stärkte er auch die christliche Orthodoxie. 325 berief er das Konzil von Nicäa ein, das einen einheitlichen Ostertermin festsetzte, sowie die Richtlinien, die die Autorität der Bischöfe genau definierten. Vor allem aber wurde durch Abstimmung beschlossen, Jesus sei kein Prophet, sondern ein Gott gewesen, was Konstantins Vereinheitlichungsplänen entgegenkam. Denn ein göttlicher Jesus ließ sich leichter an Sol Invictus anpassen. Die Orthodoxie gab sich so einer politisch erwünschten Fusion mit der heidnischen Religion her und erhielt dafür Konstantins Unterstützung. Schon ein Jahr nach dem Konzil verfügte er die Konfiszierung und Vernichtung all jener Schriften, die der orthodoxen Lehre widersprachen. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass der Kirche feste Einkünfte zuflossen und brachte den Bischof von Rom im Lateran unter. 331 gab er dann den Auftrag, neue Abschriften der Bibel herzustellen. Dieser Auftrag bot den orthodoxen Kräften die Chance, das Textmaterial ihren Lehrsätzen anzupassen. Dabei dürften wohl die wichtigsten Änderungen am Neuen Testament vorgenommen und Jesus der Status verliehen worden sein, den er bis heute innehat. Das Neue Testament ist also im Wesentlichen das Produkt von Schriftgelehrten des 4. Jahrhunderts, den Wächtern der Orthodoxie, die bestimmte Interessen zu wahren hatten. Doch neben den Büchern des Neuen Testaments gibt es eine Vielzahl anderer Schriften, von denen einige die anerkannten Berichte in ein ganz neues Licht rücken. Beispielsweise die Bücher, die in den sogenannten Apokryphen zusammengefasst sind. Manche von ihnen waren schon im 2. Jahrhundert bekannt und können den gleichen Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben wie die Evangelien. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Petrusevangelium. Ihm zufolge war Josef von Arimathia ein enger Freund des Pontius Pilatus, was, wenn es der Wahrheit entspricht, eine fingierte Kreuzigung noch wahrscheinlicher macht. Doch auch die Apokryphen stammen von Anhängern der Botschaft, die Jesus zum Gott machen wollten. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sie Aussagen zu politischen Aktivitäten oder gar dynastischen Ambitionen Jesu enthalten. Wir waren also gezwungen, anderweitig zu suchen. Wie bereits dargelegt, sahen sich die Evangelisten gezwungen, Rom von jeder Schuld freizusprechen und diese den Juden zuzuschreiben. Warum wurden dann aber ausgerechnet die Zeloten mit keinem Wort erwähnt, jene militanten Revolutionäre, die die Römer nur allzu gerne in der Schurkenrolle gesehen hätten? Dazu Professor Brandon. Das Stillschweigen, das die Evangelien über die Zeloten waren, deutet zweifellos darauf hin, dass zwischen Jesus und diesen Patrioten eine Beziehung bestand, die die Evangelisten lieber für sich behielten. Außer Frage steht, dass Jesus gekreuzigt wurde, weil man ihn für einen Zeloten hielt. Dass er wirklich ein Zelot war, ist jedoch zu bezweifeln. Gleichwohl gab es Verbindungen zu dieser Bewegung. Dass der Lästei Barabbas mit Jesus assoziiert werden kann, haben wir bereits dargelegt. Jüngeren Autoren zufolge leitet sich Judas Ischariot, Iskariot, von Judas der Sikarier ab. Und Sikarier war eine andere Bezeichnung für Zelot. Und der Jünger Simon wird im Lukas-Evangelium eindeutig als Zelot bezeichnet. Lukas 6,15. Auffällig ist auch die Aussparung der Essener in den Evangelien. Der Grund dafür dürfte der gleiche sein wie im Falle der Zeloten. Vermutlich war Jesu Verbindung zu beiden Gruppen zu eng, um geleugnet werden zu können. Sie konnte bloß totgeschwiegen werden. Die Essener ersetzten den konventionellen Judaismus durch eine Art gnostischen Dualismus, der Elemente der Sonnenanbetung und pythagoreische Gedankengänge enthalten zu haben scheint. Sie besaßen große Erfahrungen in der Heilkunde, lebten in strenger Askese und trugen schlichte, weiße Kleidung. Sie bekannten sich zum Glauben an einen Messias, der aus dem Hause Davids kommen sollte. Vieles deutet darauf hin, dass Jesus zumindest bis zu einem gewissen Grade seine Lehren mit denen der Essener in Einklang brachte. Die weiße Kleidung der Essener war im Heiligen Land übrigens nicht allzu gebräuchlich. Im geheimen Markus-Evangelium spielt nun eine weiße Leinenrobe eine wichtige rituelle Rolle. Wenn Jesus tatsächlich Initiationen in ein Mysterium vornahm, müssen sie wohl, wie die weiße Robe andeutet, essenischen Charakters gewesen sein. Zudem ist das Motiv in alle vier Evangelien des Neuen Testaments übernommen worden. Nach Jesu Kreuzigung verschwindet seine Leiche aus der Gruft, in deren Nähe dann eine oder zwei weiß gekleidete Gestalten erscheinen. Bei Matthäus ist es ein Engel, bei Markus ein Mann. Lukas berichtet von zwei Männern und Johannes von zwei Engeln. Vermutlich handelt es sich um normale Sterbliche, die den Jüngern unbekannt sind. Sie für Essener zu halten ist naheliegend, vor allem wenn man bedenkt, wie berühmt die Essener für ihre Heilkunst waren. Denn wenn Jesus die Kreuzigung überlebt hatte, musste er ärztlich versorgt werden. Uns schien nun klar, dass Jesus mit den Essenern ebenso eng verbunden war wie mit den Zeloten. Das klingt im ersten Moment etwas seltsam, da angenommen wird, dass Zeloten gewalttätig waren, die Essener hingegen friedliebend. In Wahrheit aber gab es auch unter den Essenern aggressive Nationalisten und viele von ihnen gehörten zu den Zeloten, die ja keine religiöse Sekte, sondern eine politische Bewegung darstellten. Die Verbindung zwischen Zeloten und Essenern geht besonders klar aus den Schriften des im Jahr 37 geborenen Historikers Josephus Flavius hervor. Man hätte erwartet, dass er in seiner Geschichte Palästinas auch Jesus erwähnt. Im 19. Jahrhundert wurde nun in Russland eine Josephus-Ausgabe entdeckt, die sich grundlegend von den anderen unterscheidet. Der ins Altrussische übersetzte Text ist um 1261 entstanden. Und in dieser Fassung ist Jesus ein Mensch, ein politischer Revolutionär und, Zitat, ein König, der nicht herrschte. Gelehrte haben viel Energie darauf verschwendet, die Authentizität des sogenannten slawischen Josephus in Zweifel zu ziehen. Wir neigten dazu, das Opus für mehr oder weniger echt zu halten. Zumal Origenes, ein Kirchenvater des 3. Jahrhunderts, von einer Fassung des Josephus spricht, die das Messiasamt Jesu leugnet. Diese Fassung hätte die authentische gewesen sein und als Unterlage für den slawischen Josephus dienen können. Wir wandten uns nunmehr erneut den frühen Häresien zu. Unser Wissen über sie stammt vornehmlich aus den Angriffen ihrer Gegner, die ein verzerrtes Bild zeichneten. Die Heretiker scheinen Jesus auf zwei verschiedene Weisen gesehen zu haben. Für die einen war er ein Gott ohne menschliche Attribute, für die anderen ein sterblicher Prophet. Einer der bedeutendsten Heretiker des 2. Jahrhunderts war der alexandrinische Gelehrte Basileides. Nach Irenäus verkündete Basileides eine wahrhaft schändliche Ketzerei. Er behauptete, die Kreuzigung sei ein Schwindel gewesen. Statt Jesus sei ein Ersatzmann, Simon aus Cyrene, gekreuzigt worden. Eine bizarre Hypothese, die sich jedoch als außergewöhnlich dauerhaft erwies. Noch im 7. Jahrhundert hat der Koran die gleiche Behauptung aufgestellt. Und bekanntlich sprach auch der Geistliche, von dem wir den anfangs erwähnten Brief erhalten hatten, von einem unwiderlegbaren Beweis, dass die Kreuzigung Jesu eine arglistige Täuschung gewesen sei. Wenn es ein Land gab, wo die frühen Irrlehren auf fruchtbaren Boden fielen, so war das Ägypten. Vor allem Alexandria wurde aufgrund ihrer Weltoffenheit zum Zentrum einer Vielfalt von religiösen Lehren. Das erklärte auch, warum wir in Ägypten die überzeugendsten Beweise für die Richtigkeit unserer Hypothese fanden. Wir entdeckten sie in den sogenannten gnostischen Evangelien, Papyruskodizes, die 1945 bei Nag Hammadi gefunden wurden. Dabei handelt es sich um Texte, die um 400 nach Christus geschrieben wurden. Es sind Abschriften von sehr alten Originalen, von denen einige von den frühesten Kirchenvätern erwähnt werden. Zumindest einer der Texte könnte Material enthalten, das älter ist als die vier Evangelien des Neuen Testaments. Besonders erfreulich ist, dass diese frühchristlichen Dokumente der Zensur und Überarbeitung durch die Kirche entgangen sind. Nicht auszuschließen ist auch, dass ihnen Berichte von Augenzeugen zugrunde liegen. In den Nag Hammadi-Kodizes finden sich zahlreiche Textstellen, die der Orthodoxie widersprechen. So wird in der zweiten Abhandlung über den großen Seth Jesus so dargestellt wie von Basileides. Im folgenden Auszug spricht Jesus in der ersten Person. Und ich starb nicht wirklich. Ich tat nur so, denn ich wollte mich von ihnen nicht beschämen lassen. Der Tod, den sie mir zugedacht hatten, traf einen der ihren. Sie schlugen mich mit Ruten. Es war ein anderer, Simon, der das Kreuz auf seinen Schultern trug. Ich jedoch lachte über ihre Unwissenheit. Andere Schriften legten Zeugnis von einem Streit zwischen Petrus und Maria Magdalena ab, der die Spaltung zwischen den Anhängern der Botschaft und den der Dynastie wiederzuspiegeln scheint. Zum Beispiel wendet sich im Marienevangelium Petrus wie folgt an Maria Magdalena: Schwester, wir wissen, dass der Erlöser dich mehr liebt als die anderen Frauen. Wiederhole uns die Worte des Erlösers, die du kennst und wir nicht. Ein wenig später fragt Petrus entrüstet die anderen Jünger: Hat er wirklich unter vier Augen mit einer Frau gesprochen und nicht offen mit uns? Hat er sie uns vorgezogen? Einer der Jünger antwortet: Sicher kennt der Erlöser sie gut, darum liebt er sie mehr als uns. Das Evangelium des Philippus bietet eine Erklärung für den Streit. Zitat: Es waren drei, die stets mit dem Herrn wandelten: Maria, seine Mutter, ihre Schwester und Maria Magdalena, die man seine Gefährtin nannte. Nach Ansicht eines Gelehrten muss das Wort für Gefährtin mit Gattin übersetzt werden. Anscheinend nicht ohne Grund, denn bei Philippus heißt es weiter: Maria Magdalena ist die Gefährtin des Erlösers. Christus liebte sie mehr als alle Jünger und pflegte sie oft auf den Mund zu küssen. Die Jünger nahmen daran Anstoß und drückten ihre Missbilligung aus. Sie sagten zu ihm: Warum liebst du sie mehr als uns alle? Der Erlöser antwortete: Warum liebe ich euch nicht so wie sie? Das Evangelium des Philippus wird an anderer Stelle konkreter. Groß ist das Mysterium der Ehe. Ohne sie würde die Welt nicht existiert haben. Jetzt hängt die Existenz der Welt vom Menschen ab und die Existenz des Menschen von der Ehe. Gegen Ende dieses Evangeliums findet sich folgender Text: Da gibt es den Menschensohn und den Sohn des Menschensohns. Der Herr ist der Menschensohn, und der Sohn des Menschensohns ist der, der durch den Menschensohn geschaffen wurde. Aufgrund der Nag Hammadi-Kodizes erschien uns die Möglichkeit, dass Jesus Nachkommen hatte, zunehmend plausibler. Einige der gnostischen Evangelien konnten einen ebenso begründeten Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben wie die Bücher des Neuen Testaments. Daher konnten wir über all das, wofür sie Zeugnis ablegten, eine fingierte Kreuzigung, eine Ehe zwischen Maria Magdalena und Jesus, die Geburt eines Sohnes des Menschensohnes, nicht einfach hinweggehen. Und der Streit zwischen Petrus und Maria Magdalena schien genau den Konflikt zu bestätigen, den wir hypothetisch angenommen hatten. Den Konflikt zwischen den Anhängern der Botschaft und den der Dynastie. Viele der bedeutenderen Häresien besaßen bestimmte Gemeinsamkeiten. Sie waren vom Gnostizismus beeinflusst und lehnten die hierarchische Gliederung der Kirche ab. Die meisten betrachteten Jesus als sterblich und nicht als göttlich. Die bekannteste Häresie war der Manichäismus. eine Fusion gnostischen Christentums mit zarathustrischem und mithraischem Gedankengut. Ihr Begründer, Mani, wurde als junger Mann in eine Sekte eingeführt, die großen Wert auf Askese und Ehelosigkeit legte, die Taufe praktizierte und weiße Gewänder trug. Um 242 begann er seine eigene Lehre zu verkünden und genoss wie Jesus großes Ansehen aufgrund seiner Heilkunst und Exorzismen. Er betrachtete Zarathustra, Buddha und Jesus als seine Vorläufer und erklärte, er hätte wie sie die gleiche Erleuchtung aus der gleichen Quelle geschöpft. Er lehrte einen gnostischen Dualismus. Alles war von dem universellen Konflikt zwischen Licht und Finsternis durchdrungen. Das Schlachtfeld dieser beiden Prinzipien war die menschliche Seele. Wie später die Katharer bekannte sich Mani zur Seelenwanderung und bestand auf einer Klasse von Eingeweihten, von erleuchteten Auserwählten. Und wie Basileides behauptete Mani, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, sondern durch einen anderen ersetzt worden. 276 wurde Mani ins Gefängnis geworfen und zu Tode gegeißelt. Sein Martyrium verlieh seiner Lehre noch größere Anziehungskraft und der Manichäismus verbreitete sich in der christlichen Welt. Trotz eifrigster Bemühungen gelang es nicht, ihn völlig zu unterdrücken. Besonders aktiv waren die Manichäerschulen in Spanien und Südfrankreich. Neueste Forschungen lassen erkennen, dass sich die Katharer aus diesen Schulen entwickelten. Die Albigenserkriege waren im Wesentlichen ein Kreuzzug gegen den Manichäismus. Die größte Gefahr für die junge Kirche stellte jedoch der Arianismus dar, benannt nach dem Presbyter Arius, der 336 starb. Auch für ihn war Jesus sterblich. Und er postulierte einen einzigen allmächtigen Gott, der weder Fleisch noch von seinen Geschöpfen gedemütigt und gekreuzigt wurde. Dieser Gott fand im Westen enormen Anklang. Ob zwar der Arianismus auf dem Konzil von Nicäa verurteilt wurde, war Konstantin ihm günstig gesinnt. Sein Sohn und Nachfolger Constantius bekannte sich offen zu diesem Glauben. 381 wurde der Arianismus abermals verurteilt. Dennoch fand er viele Anhänger. Zahlreiche Völker jener Epoche, wie die Sueben, Langobarden, Alanen, Vandalen und Ostgoten, waren Arianer. Und wenn die ersten Merowinger vor Chlodwig für das Christentum überhaupt empfänglich waren, so für das Arianische ihrer Nachbarn, der Westgoten und Burgunder. Unter westgotischen Auspizien wurde der Arianismus die beherrschende Form des Christentums in Spanien und Südfrankreich. Wenn die Familie Jesu in Gallien Zuflucht gefunden haben sollte, wären ihre Oberherren im 5. Jahrhundert die arianischen Westgoten gewesen. Sehr wahrscheinlich wäre die Familie hoch geschätzt gewesen und hätte in den westgotischen Adel eingeheiratet, bevor sie in der Folge Franken ehelichte, um die Merowinger hervorzubringen. Und trotz des späteren Paktes zwischen der Kirche und Chlodwig hatten die Merowinger für den Arianismus stets wohlwollendes Verständnis gezeigt. Gleichwohl fanden wir nichts, das darauf hätte schließen lassen, dass die Häresien, auch der Arianismus, von einer Dynastie Jesu wussten. Sie lieferten uns also keine Beweise für eine Verbindung zwischen der Familie Jesu und den Merowingern. Hierfür mussten wir uns erneut der Geschichte der Merowinger zuwenden. Auf den ersten Blick schien da nicht mehr viel zu entdecken zu sein. So suchten wir zunächst nach Indizien dafür, ob die Merowinger unter jüdischem Einfluss gestanden hatten. Allgemein scheinen die Merowinger den Juden freundschaftlich gesonnen gewesen zu sein, trotz der Proteste der römischen Kirche. Mischehen waren an der Tagesordnung und viele Juden hatten hohe Stellungen in der Verwaltung und im Gerichtswesen inne. Auch findet sich im merowingischen Königshaus und in den mit ihm verbundenen Familien eine überraschend hohe Zahl jüdischer Namen. So erhielt ein Bruder von König Chlothar II. 577 den Namen Samson und Dagoberts Schwiegervater, dessen Schwester mit dem Mitglied einer Familie Levi verheiratet war, trug den semitischen Namen Bera. Solche Indizien waren aber nur eine schwache Stütze für die Hypothese, dass im Süden Galliens eine von Jesus abstammende Nachkommenschaft existierte, dass die Juden in den merowingischen Adel eingeheiratet hatten und die Merowinger demzufolge zum Teil Juden waren. Doch wir fanden in der Epoche nach den Merowingern schlüssige Beweise. Bei unseren Studien stießen wir auf ein autonomes Fürstentum namens Septimanien, das 1,5 Jahrhunderte lang in Südfrankreich existiert hatte und dessen bekanntester Herrscher Wilhelm von Orange gewesen war. Die Bevölkerung dieser Region wies einen starken jüdischen Anteil auf und unterhielt im 6. und 7. Jahrhundert freundschaftliche Beziehungen zu ihren westgotischen Lehnsherren, die Arianer waren. Dann verschlechterte sich die Lage der Juden dort und im nordöstlichen Spanien. Während Nebenlinien der Merowinger im Norden nominell immer noch auf dem Thron saßen, lag die Macht in den Händen der karolingischen Usurpatoren, die mit Unterstützung der Kirche ihre eigene Dynastie begründeten. Gleichzeitig waren die Westgoten zum Katholizismus übergetreten und begannen, die Juden zu verfolgen. Daher hießen die Juden die Mauren willkommen, als diese 711 Spanien überrannten. Unter der islamischen Herrschaft führten die spanischen Juden ein höchst zufriedenstellendes Dasein. Dann überquerten die Mauren die Pyrenäen und 720 entstand ein autonomes maurisches Fürstentum Septimanien, das seine Hauptstadt in Narbonne errichtete. Von dort aus drangen die Mauren weiter nach Norden vor. Ihr Vormarsch wurde von Karl Martell aufgehalten. Der Großvater Karls des Großen trieb die Mauren 738 nach Narbonne zurück und belagerte die Stadt, die sich aber als uneinnehmbar erwies. Bis 752 hatte sich der Sohn Karl Martells, Pipin III., mit dem Adel Septimaniens verständigt und so das Land unter seine Kontrolle gebracht. Nur Narbonne leistete ihm noch Widerstand. Er reagierte sehr empfindlich auf die Vorwürfe, den merowingischen Thron usurpiert zu haben. Um seinen Anspruch auf Legitimität zu untermauern, schloss er Verbindungen mit den Familien merowingischen Blutes und ließ sich durch den biblischen Ritus der Salbung krönen. Dies sollte auch darauf hinweisen, dass die fränkische Monarchie eine Replik oder gar Fortsetzung der jüdischen Monarchie im Alten Testament war. Aber warum sollte Pipin sich mit Hilfe eines biblischen Urtyps sanktionieren wollen? Doch nur, weil die entthronten Merowinger ihre Legitimität auf die gleiche Art erlangt hatten. Pipin sah sich vor zwei Probleme gestellt: vor den Widerstand Narbons und die Frage, wie er unter Zuhilfenahme eines biblischen Präzedenzfalles seinen Anspruch auf Legitimität durchsetzen konnte. Wie ein Professor von der Columbia University nachgewiesen hat, löste er beide Probleme, indem er 759 eine Abmachung mit der jüdischen Bevölkerung Narbons traf. Demzufolge sollten die Juden Pipins Anspruch auf biblische Sukzession bestätigen und ihn gegen die Mauren unterstützen. Als Gegenleistung gestand er den Juden Septimaniens ihr eigenes Fürstentum und einen eigenen König zu. Im selben Jahr machte die jüdische Bevölkerung die maurischen Verteidiger nieder, öffnete den Franken die Tore und bestätigte Pipins Anspruch auf eine biblische Sukzession. Auch Pipin hielt sich an die Abmachung. 768 wurde in Septimanien ein judäisches Fürstentum ausgerufen und ein Herrscher als König der Juden eingesetzt, der nach vorliegenden Aufzeichnungen den Namen Theoderich oder Thierry annahm. Er war der Vater Wilhelms von Orange und wurde sowohl von Pipin wie auch vom Kalifen von Bagdad als Same des königlichen Hauses Davids anerkannt. Über Theoderichs Herkunft gehen die Meinungen auseinander. Die meisten Forscher halten ihn für einen Merowinger. Warum aber sollte sich ein Mann merowingischer Abkunft als König der Juden und Same aus dem königlichen Hause Davids bestätigen lassen, wenn die Merowinger nicht tatsächlich zumindest zum Teil Juden waren? Nachdem Dagobert II. Im Einverständnis mit der Kirche ermordet worden war, konnten die Merowinger durchaus alle Verbindungen zu Rom gelöst haben und zu ihrem früheren Glauben zurückgekehrt sein. Theoderich nun festigte seine Position, indem er Pipins Schwester Alda ehelichte. In den folgenden Jahren erlebte sein Königreich eine Zeit der Blüte. Sein Sohn, König der Juden von Septimanien, war Wilhelm von Orange, seines Zeichens auch Graf von Barcelona, von Toulouse, von Rasez und Herzog von Aquitanien. Dass sein königliches Blut das des Hauses Davids war, wurde von den Karolingern, vom Kalifen und, wenn auch widerstrebend, vom Papst bestätigt. Trotz späterer Versuche, diese Tatsache totzuschweigen, konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass Wilhelm Jude war. Auf seinen Feldzügen achtete er streng darauf, den Sabbat und jüdische Feiertage wie etwa das Laubhüttenfest zu halten. Wilhelm von Orange wurde ein Lehnsträger Karls des Großen, ein authentischer historischer Held. Als Karls Sohn Ludwig I. 813/14 zum Kaiser gekrönt wurde, war es Wilhelm, der ihm die Krone aufs Haupt setzte. Dabei soll Ludwig die bemerkenswerte Erklärung gesagt haben: Herr Wilhelm, es ist eure Abkunft, die die meine adelt. Wilhelm von Orange rief Gelehrte ins Land und gründete in Gelone eine Akademie. Bald entwickelte sich der Ort zu einem angesehenen Zentrum für jüdische Studien. Und noch vor Wilhelms Tod wurde Gelone zu einem der ersten Zentren des Kultes um Maria Magdalena, der, seltsam genug, gleichzeitig mit der jüdischen Akademie aufblühte. Wir resümierten. Jesus gehörte dem königlichen Hause Davids an. Von Maria Magdalena wird berichtet, sie hätte den Gral, das königliche Blut, nach Gallien gebracht. Im 8. Jahrhundert gab es im südlichen Gallien einen Herrscher aus dem königlichen Hause Davids. Außerdem war er Merowinger und Wolfram von Eschenbach hat in seinem Parzival die Verbindung zwischen ihm bzw. seiner Familie und dem Heiligen Gral hergestellt. Im 12. Jahrhundert waren allerdings die in Narbonne lebenden Nachkommen Davids in die Bedeutungslosigkeit abgesunken. Doch andere Familienzweige hatten sich gebildet und einige Abkömmlinge Wilhelms hatten im Verlauf der Jahrhunderte stattliche Krongüter erlangt. So wurde im 10. Jahrhundert ein Hugo von Plantat, Nachkomme Wilhelms von Orange, Vater von Eustache, dem ersten Grafen von Boulogne. Eustaches Enkel war Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen und Eroberer Jerusalems. Zu Beginn unserer Recherchen hatten wir nicht die Absicht gehabt, Beweise zu führen und schon gar nicht die Schlüsse zu ziehen, zu denen wir dann gelangten. Auch wollten wir nicht das Christentum in Frage stellen. Alles, was wir wollten, war herauszufinden, ob unsere Schlussfolgerungen vertretbar waren. Ihre Richtigkeit konnten wir nicht beweisen, doch für uns ergab sich eine plausible Hypothese, die für viele Rätsel und Fragen eine Erklärung bietet. Unserer Meinung nach ist sie historisch wahrscheinlicher als alle Berichte über die Ereignisse und Personen, auf die wir im Laufe unserer Untersuchungen stießen. Auch haben die vorliegenden Dokumente, brieflichen Andeutungen und persönlichen Gespräche uns nur in der Annahme bestärkt, dass die Prieuré de Sion über bestimmte Kenntnisse verfügt. Kenntnisse, die vermutlich einen unwiderlegbaren Beweis für unsere Hypothese darstellen. Wie dieser Beweis genau beschaffen ist, entzieht sich unserem Wissen. Aber wir hegen eine nicht unbegründete Vermutung. Falls unsere Hypothese zutrifft, fanden Jesu Frau und Familie nach der Flucht aus dem Heiligen Land ein Refugium im Süden Galliens, wo sich das Geschlecht in einer jüdischen Gemeinde fortpflanzte. Im Laufe des 5. Jahrhunderts scheint sich dieses Geschlecht durch Heirat mit der königlichen Linie der Franken verbunden und damit die Dynastie der Merowinger begründet zu haben. Mit dieser Dynastie traf die Kirche im Jahre 496 ein Abkommen, was die Vermutung nahelegt, dass ihr die wahre Abstammung der Merowinger bekannt war. Als sich die Kirche an der Ermordung Dagoberts beteiligte und das merowingische Königshaus verriet, machte sie sich eines Verbrechens schuldig, das sie zu vertuschen versuchte. Dies umso mehr, als Enthüllungen über die wahre Identität der Merowinger der Stellung der Kirche enormen Schaden zugefügt hätten. Die Nachkommenschaft Jesu bzw. der Merowinger hat alle Ausrottungsversuche überlebt. Das liegt zum Teil an den karolingischen Usurpatoren, die offenbar ein größeres Schuldbewusstsein besaßen als die Kirche. Vor allem aber liegt es an Dagoberts Sohn Sigbert und dessen Nachkommenschaft, darunter Wilhelm von Orange, Herrscher über das judäische Fürstentum von Septimanien, und Gottfried von Bouillon, der sich mit Jerusalem sein rechtmäßiges Erbe zurückeroberte. Es ist zu vermuten, dass Gerüchte und Legenden über Gottfrieds wahre Abkunft sich in Berichten und Epen niederschlugen, beispielsweise in der Geschichte von Lohengrin, dem mythischen Ahnherrn Gottfrieds, und in den Dichtungen über den Heiligen Gral. Wenn unsere Hypothese zutrifft, steht der Heilige Gral gleichzeitig für zwei Dinge. Einerseits symbolisiert er Jesu Herkunft und Nachkommenschaft. Das Sangral, das echte oder königliche Blut, zu dessen Bewachern die Ritter des von der Prieuré de Sion ins Leben gerufenen Templerordens ernannt wurden. Andererseits ist der Heilige Gral im Wortsinne das Gefäß, das Jesu Blut empfing und enthielt. Das heißt, er symbolisiert den Schoß der Maria Magdalena und im weiteren Sinne Maria Magdalena selbst. Der mittelalterliche Kult um sie dürfte daraus entstanden und mit dem Kult um die Jungfrau Maria vermengt worden sein. Es lässt sich zum Beispiel nachweisen, dass in frühchristlicher Zeit in vielen der berühmten schwarzen Jungfrauen oder schwarzen Madonnen nicht die Jungfrau, sondern Maria Magdalena mit ihrem Sohn verehrt wurden. Darüber hinaus wird die Ansicht vertreten, die Notre-Dame geweihten gotischen Kathedralen gelten weniger der Verehrung der Mutter als vielmehr der Gefährtin, sprich Gattin Jesu. Möglicherweise aber symbolisiert der Heilige Gral noch etwas ganz anderes. Von den bei der römischen Tempelplünderung geraubten Schätzen heißt es, sie seien auf Umwegen in die Pyrenäen gelangt. Heute befänden sie sich, wie uns Pierre Plantard mitgeteilt hatte, in den Händen der Prieuré de Sion. Es ist durchaus möglich, dass der Tempel auch eine Art Archiv des königlichen Hauses Israels war, das heißt, dass dort Dokumente wie Geburtsurkunden und Trauscheine aufbewahrt wurden. Wenn Jesus tatsächlich König der Juden war, kann es als beinahe sicher gelten, dass sich im Tempel reichlich Material über ihn befand, möglicherweise sogar sein Leichnam oder seine Grabstätte. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Römer bei der Plünderung des Tempels auf etwas gestoßen wären, das mit Jesus in Verbindung zu bringen ist. Es ist jedoch möglich, dass es versteckt wurde. Ein kluger Tempelpriester konnte damals all das in Sicherheit gebracht und vielleicht unter dem Tempel vergraben haben, was sich auf den rechtmäßigen König, den anerkannten Messias und seine Familie bezog. Unserer Hypothese zufolge hatten sich die Nachkommen Jesu um das Jahr 1100 eine Vormachtstellung in Europa sowie, durch Gottfried von Bouillon, in Palästina errungen. Sie selbst mussten über ihre Abkunft Bescheid wissen, waren jedoch möglicherweise nicht in der Lage, sie zu beweisen. Wenn ihnen bekannt war, dass sich solche Beweise im Tempelbezirk befanden, so dürften sie keine Mühe gescheut haben, in ihren Besitz zu gelangen. Das mag die Rolle der Tempelritter erklären, die insgeheim Ausgrabungen unter dem Tempel vornahmen. Die uns vorliegenden Beweise lassen kaum einen Zweifel daran, dass die Templer ins Heilige Land gesandt wurden, um etwas Bestimmtes zu suchen. Sie scheinen mit ihrem Fund nach Europa zurückgekehrt zu sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde er unter der Ägide des Großmeisters Bertrand de Blanchefort in der Nähe von Rennes-le-Château versteckt. Weshalb sonst hätte man zu strikter Geheimhaltung verpflichtete Bergleute aus Deutschland kommen und ein Versteck anlegen lassen sollen? Über die Natur dieses Schatzes lassen sich nur Vermutungen anstellen. Vielleicht barg er den mumifizierten Leichnam Jesu. Vielleicht Urkunden, die Jesu Ehe oder die Geburt seiner Kinder bestätigten. Jeder dieser Gegenstände hätte als heiliger Gral gelten, in die Hände der Katharer gelangen und einen Teil des geheimnisvollen Schatzes vom Montségur darstellen können. Sobald das Geschlecht der Merowinger auf dem Thron des Königreiches Jerusalem saß, konnte es Anspielungen auf seine Herkunft propagieren. Das ist eine Erklärung für das Erscheinungsdatum der Gralsromane, die zudem begründen kann, weshalb sie so explizit mit den Tempelrittern in Zusammenhang gebracht wurden. Hätte die königliche Tradition, die sich von Gottfried herleitete, ihre Position in Palästina gefestigt, wäre sie vermutlich mit dem Wissen um ihre Abstammung an die Öffentlichkeit getreten. Der König von Jerusalem hätte dann Vorrang vor allen anderen Monarchen Europas gehabt und der Patriarch von Jerusalem wäre an die Stelle des Papstes getreten. Jerusalem wäre zur Hauptstadt der gesamten Christenheit geworden. Mehr noch. Wäre Jesus als sterblicher Prophet, Priester, König und legitimer Herrscher aus dem Hause Davids anerkannt worden, hätten ihn möglicherweise auch die Moslems und die Juden akzeptiert. Als König von Jerusalem wäre sein Nachkomme in der Lage gewesen, eines der wichtigsten der von den Templern angestrebten Ziele zu realisieren: die Versöhnung des Christentums mit dem Judaismus und dem Islam. Die historischen Umstände ließen es jedoch nie so weit kommen. Das Königreich Jerusalem konnte seine Stellung nicht festigen. 1291 brach es endgültig zusammen und die Merowinger waren erneut ohne Krone. Sie unternahmen, unterstützt von der Prieuré de Sion, in den folgenden Jahrhunderten mehrere Versuche, in Europa ihr Erbe wiederzuerlangen. Diese Anstrengungen lassen sich in mindestens drei miteinander verwobene Programme untergliedern. Das eine bestand in der Schaffung einer psychologischen Atmosphäre, einer geheimen Tradition mit dem Ziel, die geistliche Hegemonie Roms zu untergraben, einer Tradition, die ihren Ausdruck in esoterischem Denken, in den Manifesten der Rosenkreuzer und ähnlichem Schrifttum und in den Riten der Freimaurer fand. Ein zweites Programm umfasste politische Anstrengungen, Intrigen und die offene Machtergreifung, all die Mittel, derer sich die Häuser Giese und Lothringen im 16. und die Fronde im 17. Jahrhundert bedienten. Und ein drittes Programm stellten Eheschließungen im Interesse der Merowinger-Dynastie dar. Am nächsten kamen die Merowinger der Verwirklichung ihrer Ziele wahrscheinlich im 18. Jahrhundert. Durch die Einbeziehung der Habsburger in seine Heiratspolitik war das Haus Lothringen auf den österreichischen und so auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches gelangt. Als Marie Antoinette, die Tochter Kaiser Franz I. und Herzogs von Lothringen, Königin von Frankreich wurde, lag der französische Thron in Reichweite der nächsten Generation. Wäre nicht die Französische Revolution dazwischen gekommen, das Haus Habsburg-Lothringen wäre zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem besten Weg gewesen, seine Herrschaft über ganz Europa auszudehnen. Es dürfte offenkundig sein, dass die Französische Revolution für die Merowinger einen vernichtenden Schlag darstellte. Aus Hinweisen in den Prioré-Dokumenten geht hervor, dass Sion während der Revolution viele der wertvollsten Aufzeichnungen verlor. Das könnte Sonnières Rolle erklären. Sein Vorgänger im Amt, Antoine Bijou, hatte die verschlüsselten Pergamente am Vorabend der Revolution versteckt und war dann nach Spanien geflohen, wo er kurz darauf starb. Es wäre also denkbar, dass die Prioré, zumindest eine Zeit lang, nicht wusste, wo sich die Pergamente befanden. Doch selbst wenn sie es wusste, wäre es ihr nicht ganz leicht gefallen, die Dokumente wiederzuerlangen, ohne die Mithilfe eines ihr freundlich gesonnenen Priesters vor Ort, der ihren Anordnungen Folge leisten und Stillschweigen bewahren würde. Sonnières starb, ohne das Geheimnis gelüftet zu haben, seine Haushälterin ebenfalls. Zwei der von Sonnières entdeckten Pergamente wurden veröffentlicht, die beiden anderen jedoch strikt geheim gehalten. Pierre Plantard teilte uns mit, dass sie sich derzeit in einem Schließfach der Lloyds Bank in London befänden. Bei unserer Hypothese sind wir davon ausgegangen, dass es eine Dynastie gibt, die sich von Jesus herleitet und bis zum heutigen Tag Bestand hat. Wir können natürlich nicht annehmen, dass unsere Hypothese in allen Einzelheiten stimmt, aber wir sind sicher, dass sie in ihren Kernaussagen zutrifft. Unsere Nachforschungen haben uns davon überzeugt, dass dem Geheimnis von Rennes le Château der ernsthafte Versuch einflussreicher Leute zugrunde liegt, eine merowingische Monarchie in Frankreich, wenn nicht in ganz Europa, zu errichten. Und dass der Legitimitätsanspruch dieser Monarchie auf der Annahme basiert, dass die Merowinger von Jesus abstammen. Unter diesem Aspekt findet eine ganze Reihe von Rätseln und Fragen eine Erklärung. So wurde aus bisher ungeklärten Gründen das Lothringer Kreuz im Zweiten Weltkrieg zum Symbol der Streitkräfte des freien Frankreich unter der Führung von General de Gaulle. Das ist mehr als merkwürdig. Denn Lothringen war niemals Herzland Frankreichs. Den größten Teil seiner Geschichte war es ein unabhängiges Herzogtum, ein deutsches Land und Teil des Heiligen Römischen Reiches. Dass die Wahl auf das Lothringer Kreuz fiel, mag zum Teil daran liegen, dass die Prioré eine wichtige Rolle in der französischen Résistance spielte, zum Teil aber auch daran, dass General de Gaulle enge Verbindungen zu Mitgliedern der Prioré unterhielt, wie etwa zu Pierre Plantard. Wir waren bereits Agnostiker, bevor wir mit unseren Nachforschungen begannen, weder pro- noch antichristlich eingestellt. Wir standen dem Wesenskern, der den meisten großen Religionen innewohnt, aufgeschlossen gegenüber und respektierten nahezu jedes Glaubensbekenntnis, räumten aber keinem ein Monopol auf die absolute Wahrheit ein. Wir sind uns darüber im Klaren, dass uns unsere Nachforschungen in gewisser Weise zu heretischen, vielleicht sogar blasphemischen Schlüssen geführt haben, die im Gegensatz zu Prinzipien des modernen Christentums stehen. Dennoch glauben wir nicht, Jesus in den Augen jener, die ihn verehren, entheiligt oder auch nur herabgesetzt zu haben. Ob zwar wir selbst die Göttlichkeit Jesu nicht anerkennen, hindern wir niemanden daran zu glauben. Es gibt keinen Grund, warum Jesus nicht geheiratet und Kinder gezeugt haben sollte, ohne dadurch seine Göttlichkeit einzubüßen. Der christlichen Theologie liegt die Annahme zugrunde, Jesus sei die Inkarnation Gottes. Auf diese Weise war Gott imstande, sich mit der Conditio Humana vertraut zu machen. Er konnte lernen zu verstehen, was es heißt, Mensch zu sein, sich mit der Seelenqual, der Hilflosigkeit und der Tragik des Todes auseinandersetzen zu müssen, die das Menschsein mit sich bringt. Die symbolische Bedeutung Jesu besteht somit darin, dass er als Gott dem gesamten Spektrum menschlicher Erfahrungen ausgesetzt war. Könnte aber ein in Jesus Fleisch gewordener Gott wahrhaftig behaupten, das Spektrum menschlicher Erfahrungen in sich aufgenommen zu haben, ohne zwei der grundlegendsten Aspekte der Conditio Humana zu kennen, nämlich die Sexualität und Vaterschaft? Wir sind nicht der Auffassung, dass die Menschwerdung Gottes wirklich symbolisiert, was sie symbolisieren soll. Es sei denn, Jesus wäre verheiratet gewesen und hätte Kinder gezeugt. Wir glauben also nicht, dass wir Jesus durch unsere Hypothese herabsetzen. Wir sind nicht in der Lage, von einer bestimmten Person zu behaupten, sie sei ein direkter Nachkomme Jesu. Es gibt heute in ganz Europa mindestens ein Dutzend Familien, nebst zahlreichen Seitenlinien, die merowingischer Abstammung sind. Dazu gehören die Häuser Habsburg-Lothringen, Plantard de Saint-Clair, Luxemburg und verschiedene andere. Wenn man den Prioré-Dokumenten glauben darf, ist auch die Familie Sinclair in Großbritannien mit dem Geschlecht der Merowinger verbunden. Das Gleiche gilt für verschiedene Zweige der Stuarts. In der Vergangenheit waren die Nachkommen der Merowinger-Dynastie und die Prieuré de Sion in politische Angelegenheiten verwickelt. Es besteht kein Anlass zu der Annahme, dass sich dies in der Gegenwart geändert haben sollte. Offenbar verfolgt die Prieuré das Ziel, eine Vereinigung von Kirche und Staat herbeizuführen. Ferner ist zahlreichen Prieuré-Dokumenten zu entnehmen, dass der neue König gemäß merowingischer Tradition, Zitat, nur herrschen, aber nicht regieren würde. Er wäre ein Priesterkönig, dessen Stellung vor allem repräsentativer und symbolischer Natur wäre. Die politische Arbeit würde von anderen wahrgenommen werden, wahrscheinlich von der Prieuré de Sion. Dass unser Wissen um die Ziele der Prieuré nur rein spekulativen Charakters sein kann, versteht sich von selbst. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass die Prieuré die theokratischen Vereinigten Staaten von Europa anstrebt, regiert von einer Dynastie, deren Herkunft auf Jesus zurückgeht. Dieses Geschlecht würde nicht nur einen auf politischer Macht basierenden Thron beanspruchen, sondern unter Umständen auch den Stuhl Petri. Unter dieser obersten Autorität würde es ein Gefüge von Königreichen und Fürstentümern geben, eine Art feudales System, das dem 20. Jahrhundert angepasst wäre und auf die Übergriffe, die die Geschichte dem Feudalismus anlastet, verzichten könnte. Ein so gestaltetes Europa würde auf tief verwurzelten geistigen sowie emotionalen Fundamenten ruhen und würde nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz der Menschen ansprechen. Man mag ein solches Programm als Don Quixoterie abtun, aber die Geschichte sollte uns gelehrt haben, das massenpsychologische Potenzial ebenso wenig zu unterschätzen wie die Kräfte, die freigesetzt werden, wenn man sich dieses Potenzials bedient. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre es unvorstellbar gewesen, dass ein religiöser Eiferer ohne Armee mit nichts als seinem Charisma und dem religiösen Hunger eines Volkes das moderne und bestens ausgerüstete Schah-Regime stürzen könnte. Doch genau das ist dem Ayatollah Khomeini gelungen. Nichts liegt uns ferner, als einen Warnruf auszustoßen. Wir wollen weder implizite noch explizite Vergleiche zwischen der Prieuré und dem Ayatollah Khomeini ziehen. Es besteht auch kein Anlass dazu, Sion ähnlich finstere Absichten zu unterstellen wie dem iranischen Demagogen. Aber dieser ist ein Zeugnis für die tief verwurzelten Anlagen, die potenzielle Kraft der religiösen Impulse des Menschen und für die Möglichkeit, durch Kanalisierung dieser Impulse politische Ziele zu erreichen. Diese Ziele müssen keineswegs Hand in Hand mit einem Missbrauch der Macht einhergehen. Wir wissen, dass die Prieuré de Sion keine Organisation von Spinnern ist, dass sie finanziell gut abgesichert ist und dass ihr Männer in verantwortungsvoller Position in Politik, Wirtschaft und Medien angehören. Pierre Plantard hat uns versichert, dass er und sein Orden nach einem mehr oder minder genauen Zeitplan vorgehen. Wir wissen auch, dass Sion seit 1956 gewisse Informationen peu à peu und sehr diskret zugänglich gemacht hat. Gerade genug, um uns mit Hinweisen zu verlocken, ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre. Sollte sich die Prieuré de Sion mit der Absicht tragen, ihre Karten auf den Tisch zu legen, so wäre jetzt die richtige Zeit. Bis zu einem gewissen Grade haben alle politischen Ideologien der letzten beiden Jahrhunderte auf die eine oder andere Weise ihre Zusagen nicht gehalten und die Hoffnungen, die sie weckten, nicht erfüllt. Die Politiker flößen kein Vertrauen mehr ein. Im Westen machen sich heute Zynismus und Enttäuschung breit. Aber wir erleben auch ein Streben nach emotionaler Erfüllung und nach einer geistigen Dimension. Das Gedeihen der verschiedensten Sekten und die anschwellende Flut des Fundamentalismus mögen als Beispiel genügen. Immer stärker regt sich der Wunsch nach einer weisen Gestalt, nach einem Priesterkönig, in den die Menschheit Vertrauen setzen kann. Unsere Zivilisation hat sich am Materialismus übersättigt und beginnt nach anderen Werten Ausschau zu halten. Diese Atmosphäre käme der Prieuré de Sion sehr zustatten. Sie könnte eine Alternative zu den existierenden politischen Systemen anbieten. Wie würden wohl viele gläubige Christen die Ankunft eines Nachkommen Jesu interpretieren? Für empfängliche Seelen könnte es eine Wiederkunft Christi sein. Sie hörten? Der Heilige Gral und seine Erben, Ursprung und Gegenwart eines geheimen Ordens, sein Wissen und seine Macht. Von Henry Lincoln, Michael Bagent und Richard Lee. Gelesen von Sascha Rotermund. Eine Produktion von Löbe Audio 2005.